Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo und willkommen zu Omega Tau. Heute mit einer Episode, in der es um Themen aus der Biochemie und Molekularbiologie geht. Genauer gesagt um tierische und menschliche Zellen. Das ist ja so ein Bereich, in dem viele so ein gewisses Halbwissen haben. Ich denke, ich gehöre auch dazu. Also jeder hat schon mal davon gehört, dass es um Proteine geht, die dann irgendwo andocken. Aber wie so eine Zelle eigentlich genau aufgebaut ist und wie da die Vorgänge drin ablaufen, darüber habe ich mit Tanja Maritzen von der Freien Universität Berlin gesprochen. Die ganze Thematik ist unheimlich komplex und wir sind im ersten Gespräch gar nicht zu all den Fragen gekommen, die wir eigentlich ansprechen wollten. Deswegen erlebt ihr hier auch so eine Art Premiere. Es gibt nämlich zwei Episoden mit der Tanja. Diese erste, in der es eben um den Aufbau und die Abläufe in den Zellen geht. Und dann gibt es noch ein zweites Gespräch, das wir schon aufgezeichnet haben. Da geht es dann um die Forschung im Bereich der Zellbiologie. Das wird voraussichtlich Episode 72 mit Veröffentlichung Mitte August. Also starten wir jetzt mit dem ersten Teil. Tanja stellt sich wie alle unsere Gäste als erstes selber vor. Mein Name ist Tanja Maritzen. Ich habe in Hamburg studiert, und zwar Biochemie, Molekularbiologie, und habe dann anschließend auch in Hamburg am Zentrum für molekulare Neurobiologie eine Doktorarbeit gemacht über ein bestimmtes Forschungsgebiet und bin dann anschließend als wissenschaftlicher Angestellter an die Freie Universität in Berlin gegangen, wo ich auch zurzeit noch tätig bin. Und an welchem Institut bist du dort? Das ist das Institut für Chemie und Biochemie und speziell das Labor für Membranbiochemie. Mhm. Und heute in dem Interview soll es ja auch um Zellen gehen. Das hat ja auch was mit Membranen zu tun. Genau. Dadurch sind wir eben auf das Thema auch gekommen. Aber bevor wir da mehr im Detail einsteigen, lass uns doch einfach mal kurz besprechen, was Biochemie bzw. Molekularbiologie überhaupt ist. Also Biochemie, kann man sich vorstellen, ist einfach die Chemie des Lebendigen. Oder auch Molekularbiologie leitet sich vom Namen her so ein bisschen davon ab, dass es sich um biologische Vorgänge auf molekularer Ebene handelt. Und molekular heißt eigentlich immer nur auf einzelne Moleküle, also auf einzelne chemische Verbindungen bezogen. Und letztendlich sind halt all die Vorgänge in den lebenden Zellen auch gebunden an die chemischen und physikalischen Gesetzmäßigkeiten, sodass das sozusagen der Rahmen ist. Also man muss sozusagen die chemischen Grundlagen verstehen, um dann in der Zelle gucken zu können, wie die einzelnen Vorgänge diesen Gesetzmäßigkeiten folgend ineinander greifen. Letztendlich ist es dann auch sowas wie lebendige Nanotechnologie. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da Aspekte der Physik wahrscheinlich auch reinspielen, oder? Das ist in dem Wort nicht so richtig enthalten, aber spielt ja sicherlich auch eine Rolle. Ja, es ist ja sozusagen auch so, dass Chemie und Physik an manchen Stellen ineinander übergehen, weil gerade wenn es um die Bindung von Atomen geht, daraus ergeben sich dann ja die chemischen Verbindungen. Das ist natürlich auch physikalisch und es gibt ja auch die physikalische Chemie und das ist sicherlich da so in diesem Grenzgebiet, dass das alles stattfindet. Ja, und das ganze Thema Gentechnik und so haben wir damit natürlich auch mit drin. Genau, das ist sozusagen ein Zweig der Molekularbiologie, der sich dann eben mit der Erbinformation beschäftigt und wo heute dann auch viele sozusagen technische Entwicklungen sind, wo wir einfach auch sozusagen Sachen, die in der Zelle auch natürlicherweise erfolgen, für uns nutzbar gemacht haben. Mhm. Und an deinem Institut beschäftigt ihr euch da auch mit dem, also könnte man das auch unter den Begriff Gentechnik fassen oder ist das eine andere Richtung? Also wenn man es sozusagen separat betrachten wollte, dann wäre es eher eine andere Richtung, aber es ist letztlich auch eine Methodik, die wir dann auch einsetzen, um unsere Fragestellung zu verstehen. Also wir erforschen es nicht, aber wir nutzen es als Mittel zum Zweck. Okay. Gut, da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, was ihr da eigentlich macht. Kommen wir vielleicht zurück mal ganz an den Anfang. Mich würde einfach mal interessieren, was ist eigentlich eine Zelle? Wie ist das definiert? Mhm. Und vielleicht können wir das wirklich mal so ein bisschen von ganz unten sozusagen aufrollen. Also ich muss sagen, ich habe aus dem Chemieunterricht nicht so besonders viel behalten. Ich kann mir noch so ungefähr vorstellen, was ein Atom ist und was ein Molekül ist. Aber so diese Verbindung von Molekülen zu einer Zelle, vielleicht können wir das mal schaffen. Mhm. Also letztlich ist ja sozusagen der normale Blickpunkt eher umgekehrt, dass man anfängt und sich sozusagen ein Lebewesen anguckt und sich dann die Frage stellt, woraus besteht das? Okay. Und es ist halt so, dass letztendlich alle Lebewesen, die wir kennen, aus einzelnen Zellen aufgebaut sind. Und unter einer Zelle versteht man dann in dem Zusammenhang einfach die kleinste lebende Einheit. Und das wiederum ist dann ungefähr so definiert, dass es sich sozusagen um eine Einheit handelt, die sich selbstständig vermehren kann. An der Stelle ist dann zum Beispiel die Abgrenzung zu Viren, die auch einige Merkmale von Zellen haben, aber nicht als Lebewesen gesehen würden, weil sie halt immer einen Wirtsorganismus brauchen, während eine Zelle sich halt selbstständig weiter vermehren kann. Dann gibt es noch ein paar andere Kriterien, wie zum Beispiel, dass so eine kleinste lebende Einheit dann auch natürlich nach außen abgegrenzt sein muss. Und das ist immer über eine Plasmamembran, die halt zum einen für die Abgrenzung sorgt, zum anderen aber auch den geregelten Austausch mit der Umwelt ermöglicht. Und das geht so in die Richtung eines weiteren Kriteriums. Eine Zelle hat auch immer einen Stoffwechsel. Das ist ja kein statisches Gebilde, sondern da sind unzählige Vorgänge, die stattfinden. Und das bedingt halt, dass ein ständiger Austausch der Zelle mit ihrer Umwelt in Bezug auf Stoffe und Energie gegeben ist. Und es gibt einmal energieverbrauchende Prozesse und energiefreisetzende Prozesse, die dann ja auch benutzt werden, um all die Materialien herzustellen, die die Zelle benötigt. Und all das muss koordiniert stattfinden und bedingt eben auch diesen Austausch mit der Umwelt. Und dann ein weiteres ganz wichtiges Kriterium ist auch, dass diese Einheit über all die Informationen verfügt, die für ihre Selbstvermehrung notwendig ist. Und das ist die sogenannte Erbinformation, die DNA, in der eben alles niedergelegt ist, was gebraucht wird, um alle anderen Dinge in der Zelle letztendlich herzustellen. Okay, das heißt, jede Zelle hat eine DNA. Genau. Auch von Pflanzen und Pilzen und was es sonst noch so gibt. Ja, das ist allen gemein. Das ist ein ganz grundlegendes Kriterium. Okay. Die kann dann unterschiedlich organisiert sein. Die ist natürlich bei so einem Bakterium viel simpler als bei uns, aber es ist sozusagen immer dasselbe chemische Molekül, in dem die Information niedergelegt ist. Mhm. Jetzt hatten wir schon die Viren und die Bakterien. Das heißt, ein Virus ist keine Zelle, Lebewesen. Kein Lebewesen, aber ein Bakterium ist ein Lebewesen. Genau. Ah ja. Ein Bakterium erfüllt alle Anforderungen, also es unterscheidet sich schon auch in manchen prinzipiellen Punkten von uns, aber diese Anforderung, dass es eine Plasmamembran hat, die es nach außen abgrenzt, dass es alle Informationen für seine Selbstvermehrung hat, dass es sich eben auch tatsächlich autonom selbst vermehren kann, das geschieht ja bei Bakterien in der Regel einfach durch Zweiteilung, dass es einen Stoffwechsel hat, all diese Kriterien werden halt auch von dem Bakterium erfüllt. Und wie vermehrt sich dann ein Virus? Ein Virus vermehrt sich, indem er in eine andere Zelle eindringt und dort dann deren Mechanismen ausnutzt, um sich selber zu vervielfältigen. Ah, okay. Also von daher hat er halt auch eine Reihe Sachen, die man auch in einer Zelle finden wird, auch gerade was die Proteinausstattung angeht. Aber er ist eben nicht vollkommen autonom, sondern muss dann sozusagen seine Maschinerie durch die der Zelle ergänzen, um sich selbst zu vervielfältigen. Mhm. Dieses Thema so ist nicht alleine überlebensfähig, das gilt doch aber für manche Zellen auch. Also wenn ich jetzt aus meinem Körper irgendwie eine besondere Organzelle einfach rauslösen würde, die würde ja auch sterben außerhalb meines Körpers. Genau. Also das ist natürlich so, dass man jetzt nicht hingehen kann und bei einem vielzelligen Organismus, der jetzt ja auch über unglaublich lange Zeiträume adaptiert ist, eben aus dieser Kooperation der Zellen heraus vorzugehen, dass man da jetzt die einzelnen Zellen nehmen könnte und verlangen könnte, dass die jetzt auch selber autark sind. Aber sie erfüllen schon das Kriterium, dass sie sich selbst vervielfältigen können. Sie haben alle, auch wenn das Programm teilweise nicht mehr angeschaltet ist, aber die Möglichkeit und die Information, um sich selber zu vervielfältigen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass sie alleine überlebensfähig wären. Okay, das heißt, irgendwann nach der Zeugung bilden sich halt verschiedene Zellen, also übernehmen halt verschiedene Aufgaben und dann habe ich meinetwegen eine Leberzelle und die ist dann zwar nicht mehr alleine überlebensfähig, aber alle Leberzellen, die ich im Laufe meines Lebens bilde, bilden sich aus den damals entstandenen Leberzellen. Genau. Durch Vervielfältigung irgendwie. Also im Prinzip ist das so, manchmal ist das ein bisschen komplizierter noch. Also erstmal ist es generell richtig, wir haben ganz viel spezialisierte Zelltypen. Und zwar, wenn man das einfach erstmal nur grob sozusagen auf Basis morphologischer Kriterien klassifiziert, dann kommt man so auf 200 verschiedene Typen von Zellen in unserem Körper. Und die stellen quasi ihre Nachfolger, denn die Zellen sterben ja auch oder werden abgenutzt, entweder einfach dadurch her, dass sie sich selber teilen, oder es ist ein bisschen komplizierter, dass in den Geweben sozusagen ein extra Reservoir an Zellen erhalten blieb, das sozusagen ja einfach noch befähigter ist, sich weiter zu teilen und dass dann aus diesen Zellen die neuen Zellen generiert werden. Das ist dann so eine Art Stammzellen, oder? Genau. Mhm. Okay. Ja, und ansonsten ist es so, dass man eben ganz zu Anfang eben im Embryo ein Stadium hat, wo letztendlich aus jeder Zelle ein ganzes neues Lebewesen hervorgehen kann. Wir nennen das pluripotent. Die sind sozusagen eben noch imstande, alles zu tun, alles zu werden. Aber im Laufe der Zeit machen die Zellen dann eine sogenannte Differenzierung durch, sodass dann aus dieser anfangs allmächtigen Zelle dann eine spezialisierte Zelle wird, wie dann eben eine Leberzelle oder eine Gehirnzelle, die dann nicht mehr imstande wäre, ein ganzes Lebewesen hervorzubringen. Mhm. Und das liegt daran, dass zwar die komplette Erbinformation in der Zelle enthalten ist, aber dass verschiedene Programme abgelaufen sind, die bestimmt haben, welche Gene in der Zelle angeschaltet sind und was dann auch wieder Folgen gehabt hat. Ganz krasses Beispiel dafür sind die roten Blutzellen, die wir haben. Die gehen halt auch aufgrund so eines Programmablaufs aus anderen Zellen hervor und spezialisieren sich und verlieren dann im Laufe dieses Prozesses sogar ihre Erbinformationen, sodass die natürlich keinerlei Möglichkeit mehr haben, sich jetzt noch zu teilen oder zu etwas anderem zu werden. Okay, das heißt, die müssen dann aus so einem anderen Reservoir eben nachgebildet werden. Genau. Okay. Und besteht mein ganzer Körper aus Zellen oder habe ich auch Teile im Körper, die keine Zellen sind? Der ganze Körper besteht aus Zellen, die grenzen aneinander und natürlich gibt es dann auch kleine Räume zwischen den Zellen. Und da geben die Zellen auch Substanzen ab, wie zum Beispiel ganz ja sozusagen langkettige verzweigte Zucker, die dann sowas wie Schmiermittel sind, Gleitmittel, die dann teilweise in den Zwischenräumen der Zellen sind. Dann haben wir natürlich ja auch Hohlräume wie den Magen. Also es gibt diesen ganzen ja sozusagen Schlauch, der sich durch unseren Körper zieht, vom Mund halt letztlich bis zum After. Das ist letztlich ein extrazellulärer Raum. Das ist quasi ein Außen, ja, das eben von Zellen umschlossen wird, aber wo dann letztlich einfach eine Flüssigkeit durchfließt, was nichts mit den Zellen jetzt zu tun hat. Dann gibt es natürlich den Blutkreislauf. Da sind teilweise Zellen drin, aber auch viel Flüssigkeit. Mhm. Ja, also größtenteils bestehen wir aus Zellen, aber in den Zwischenräumen gibt es dann natürlich auch andere Substanzen und Flüssigkeiten. Okay, und die sind dann eben immer irgendwie, also zum Beispiel beim Blutkreislauf ist das halt in den Adern. Also es gibt dann irgendwelche genau. Röhren im Körper, wo dann Flüssigkeit durchfließt, die nicht aus Zellen ist. Genau. Okay, aber zum Beispiel meine Haare, das sind ja auch Zellen, oder? Also so wie es jetzt ist, ist es abgestorben. Das ist vor allem Keratin, also ein ja Proteine sind es, die hergestellt werden von Zellen. Aber die Haare selber sind keine Zellen. Und wenn man sozusagen in irgendwelchen Krimis sieht, dass Informationen aus Haaren gewonnen wird über die Identität des Täters, dann liegt das nicht am Haar selber. Das enthält nämlich keine Erbinformation, sondern es liegt daran, dass die Haarwurzel noch mit dran ist. Also dann quasi die Zelle, aus der das Haar hervorgegangen ist. Und die hat halt die Erbinformation. Das heißt, irgendwie dem Mörder ein Stück Haar abschneiden bringt nicht so viel. Genau. Also es kann dann immer noch sein, dass eine tote Zelle damit dran klebt, weil wir ja auch quasi Zellen verlieren von ja auch von der Haut, lösen sich ja tote Hautpartikel ab. Das sind dann auch abgestorbene Zellen, wo man dann auch noch DNA draus isolieren kann, wenn man gut ist. Und das klebt dann vielleicht auch am abgestorbenen Haar. Aber das Haar selber hat halt keine Erbinformation, sondern ist eben eine von der Zelle produzierte Verbindung. Okay. Wie ist das denn jetzt? Zum Beispiel, also meine Haut besteht eben aus Hautzellen und da habe ich ja auch gewisse Empfindungsmöglichkeiten, keine Ahnung, Schmerzen oder Wärme oder sowas. Das sind dann aber nochmal extra Nervenzellen. Das ist nicht irgendwie in die Hautzellen integriert. Ja, also unser ganzer Körper ist letztendlich von Nervenzellen durchzogen. Die finden wir in allen Geweben und das sind dann in der Tat diejenigen, über die man Schmerzempfindungen hat. Aber das ist das nicht so, dass zum Beispiel das Gehirn keine... dass man keine Schmerzen im Gehirn haben kann? Oder irgendwas habe ich da mal gehört? Das liegt sozusagen an der Rezeptorausstattung von Zellen. Um Schmerzen zu empfinden, muss man halt bestimmte Rezeptoren auf den Zellen drauf haben, die ja diese Empfindung sozusagen sensorisch aufnehmen und dann weiterleiten. Mhm. Ich kenne mich da jetzt nicht so wirklich gut aus, aber das kann schon sein, dass halt oder wird dann so sein, dass im Gehirn halt auf diesen Zellen diese Rezeptoren nicht da sind. Okay. Gut, jetzt kommen wir schon so ein bisschen ab vom Thema. Vielleicht nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Also wir sind ja hier irgendwie im Bereich der organischen Chemie, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Das heißt, die Zellen sind irgendwie ausgebaut aus verschiedenen organischen Verbindungen. Genau. Was ist denn das genau? Ja, also wenn man sozusagen dann weiter runtergeht und guckt, woraus die Zellen wiederum bestehen, landet man natürlich bei den chemischen Verbindungen. Und ja, organische Chemie ergibt sich quasi daraus, dass es eine ganz bestimmte Verbindungsklasse ist, die in unseren Körpern dominiert. Und zwar ist es so, wenn man sich jetzt sozusagen das ganze Periodensystem mit den ganzen Elementen, die es da gibt, anschaut, dass die Verbindungen, die unseren Körper dominieren, aus nur ganz wenigen Elementen bestehen. Und zwar ist es so, dass letztlich 50% des Körpers, wenn man das jetzt mal als Trockenmasse betrachtet, allein aus Kohlenstoff bestehen. Mhm. Dann kommt noch Wasserstoff hinzu und Stickstoff und Sauerstoff. Und damit hat man dann quasi 96% aller sozusagen Elemente abgedeckt. Und die bauen dann Verbindungen auf, wo in der Regel Kohlenstoff das Gerüst ist und dann eben Verbindungen eingeht mit Sauerstoff und Stickstoff. Und daraus werden dann verschiedene Molekülklassen aufgebaut. Und eine sehr prominente Klasse sind die Aminosäuren. Ein anderes Wort dafür ist auch Eiweiße. Mhm. Also das sind dann auch Sachen, die man mit der Nahrung zu sich nimmt, aber die der Körper auch selber herstellen kann. Ist Proteine das Gleiche? Also ist das alles alles exakt das Gleiche oder sind das verschiedene Arten von Eiweißen? Ja, da wäre ich jetzt als nächstes zugekommen, denn es ist sozusagen eine Hierarchie. Eine Aminosäure ist ein Baustein von einem Protein. Und jedes Protein setzt sich zusammen aus 20 verschiedenen Bausteinen, 20 okay. verschiedenen Aminosäuren. Das ist sozusagen das Inventar, aus dem dann alle Proteine gebaut werden. Die unterscheiden sich dann dadurch, dass diese 20 Aminosäuren in einer unterschiedlichen Anordnung vorliegt. Und die Aminosäuren wiederum, das ist eben eine besondere Verbindung, Anordnung von Kohlenstoff- und Wasserstoffmolekülen. Genau. Atomen. Letztendlich bestehen die auch wieder aus diesen 4 Elementen, die ich genannt hatte, die in einer ganz spezifischen Weise angeordnet sind. Mhm. Und ja, die haben sozusagen alle gemeinsame Elemente, deshalb sind sie alle Aminosäuren, aber jede Aminosäure sieht auch wieder unterschiedlich aus und hat dadurch unterschiedliche Eigenschaften. Mhm. Und eben aus dieser unglaublich variablen Anordnung von 20 verschiedenen Aminosäuren ergeben sich dann ganz, ganz viele verschiedene Proteine mit ganz unterschiedlichen Funktionalitäten. Und die Proteine sind halt das, woraus unser Körper zum größten Teil aufgebaut ist. Wenn man das mal mengenmäßig betrachtet, dann bestehen wir zu 70% aus Wasser. Das ist sozusagen der größte Anteil. Und dann gleich als nächstes kommen mit 18% die Aminosäuren, die eben die ganzen Proteine in unserem Körper aufbauen. Und was dann als nächstes kommt, sind Fette. Fette kennt man ja auch sozusagen aus der Ernährung, dass man die zu sich nimmt. Aber Fette dienen nicht nur der Ernährung oder dem Energiestoffwechsel der Zellen. Das sind auch die chemischen Verbindungen, aus denen die Membranen aufgebaut sind, die die Zellen umgeben. Mhm. Das kann man sich vielleicht sozusagen ganz krude so vorstellen, wie ja bestimmt jeder schon mal gesehen hat, auf einer sozusagen nicht besonders gut angerührten Soße, dass sich der Fettbestandteil vom Wasser abscheidet. Ja. Und das ist letztlich so eine Eigenschaft, die bei dieser Zellmembran ausgenutzt wird. Dass die Fette sich zusammenlagern und dann so eine Barriere für die Flüssigkeiten bildet, die sie trennen. Ich würde gerne nochmal ganz kurz einen Schritt zurück machen. Nochmal zu den Proteinen. Protein und Eiweiß, das ist das gleiche Wort. Genau. Okay. Und Fette und Lipide ist auch das Gleiche? Ja, so ungefähr. Okay. Da gibt es halt auch, also Lipide ist, glaube ich, der bessere Oberbegriff. Während Fette sind dann wieder eine bestimmte Sorte Lipide. Das wird manchmal nicht ganz so genau verwendet. Und Fette sind nicht aus Aminosäuren, sondern? Ja, das ist halt wieder eine andere chemische Sorte von Verbindung, die aus denselben Grundatomen aufgebaut ist, aber in anderer Anordnung, was dann eben mit ganz anderen Eigenschaften einhergeht. Das ist also eine andere Molekülklasse als Aminosäuren. Wie groß ist denn so eine Aminosäure oder ein Fettmolekül? Kann man das sagen? Das kann man bestimmt sagen, aber ich habe da jetzt nicht so richtig Zahlen im Kopf. Also eine Zahl, die ich so ungefähr weiß, ist, dass die Plasmamembran, die die Zelle umgibt, und die besteht sozusagen aus einer Doppelschicht von Fetten, so um die 7, vielleicht bis 10 Nanometer groß ist. Was bedeuten würde, dass so ein längerkettiges Fett, sagen wir mal, vielleicht 2,5 bis 5 Nanometer groß ist. Mhm. Das sind sowieso Dimensionen, die man sich sehr schlecht vorstellen kann. Deshalb verbinde ich mit den Zahlen am Ende auch gar nicht so viel. Ja. Die habe ich halt auch schon mal in einem Lehrbuch gesehen. Wir denken normalerweise in vielleicht Millimeter. Dann geht es runter nach Mikrometer. Das ist ja nur noch ein Tausendstel davon. Ja. Und dann kommt erst der Nanometer. Das ist halt nochmal Faktor 1000 weniger. Das sind halt auch Dimensionen, die man auch mit einem Mikroskop, mit einem sozusagen normalen Lichtmikroskop nicht mehr sichtbar machen kann. Und wie viele Atome sind in einem Fettmolekül? Oh, da müsste ich jetzt auch so ein bisschen raten. Aber sagen wir mal. Größenordnung? Ja, genau. So um die 20 bis 50. Gerade Fette können halt auch sehr unterschiedlich lang sein. Die haben sozusagen ein Gerüst und dann sogenannte Fettsäureschwänze, die halt eine unterschiedliche Länge haben können. Mhm. Von daher ist das schon auch recht variabel. Mhm. Okay, gut, jetzt hatten wir die Proteine und die Fette. Die sind jeweils Moleküle, mehr oder weniger groß, die aus denselben Atomen aufgebaut sind in unterschiedlicher Anzahl und Zusammensetzung und Struktur. Mhm. Okay, und jetzt haben wir noch die Kohlenhydrate, oder? Genau, und die Nukleotide. Okay. Das sind sozusagen die vier verschiedenen hauptorganischen Verbindungen, die wir im Körper brauchen. Zucker sind halt zum einen im Energiestoffwechsel zu finden. Also wir nehmen ja mit der Nahrung Zucker auf und verstoffwechseln die dann. Aber sie haben darüber hinaus auch noch eine ganze Reihe wichtiger anderer Funktionen im Körper. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel auf der Plasmamembran, von der ja schon die Rede war, auch Moleküle sitzen, die an Zucker gebunden sind. Und die Zucker, die dann dort oben auf der Membran zu finden sind, erfüllen dann auch eine Erkennungsfunktion. Die haben dann ganz spezifische Strukturen, die von anderen Proteinen erkannt werden können. Oder Zucker können auch eine gewisse Schutzschicht bilden in manchen Orten in der Zelle und dann verhindern, dass Proteine von dem sozusagen aggressiven Milieu drumherum abgebaut werden. Mhm. Und auch die Zucker sind wieder aus den gleichen Grundstoffen, Kohlenstoff, Wasserstoff, genau, aufgebaut. Ja, also okay. Das sind halt immer dieselben Elemente, die einem begegnen, die eben nur aufgrund ihrer unterschiedlichen Anordnung halt Moleküle mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften hervorbringen. Mhm. Genau, und dann kommen wir zu den Nukleotiden. Das sind halt letztlich sozusagen auch komplexere Moleküle, die dann auch zuckerähnliche Ringe haben. Also auf chemischer Ebene ist das sozusagen dem Laien nicht so einfach zu beschreiben. Aber letztendlich sorgen eben einfach die unterschiedliche Anordnung und die unterschiedlichen chemischen Verknüpfungen der Elemente dafür, dass eben wirklich ganz unterschiedliche Molekülklassen entstehen. Und bei den Nukleotiden ist sozusagen das Besondere, dass es vier verschiedene letztendlich nur gibt. Und man hat ähnlich wie bei den Proteinen auch wieder Stränge. Und bei den Proteinen waren es ja 20 verschiedene einzelne Einheiten, die variiert werden können. Und bei den Nukleotiden sind es dann eben vier verschiedene. Und dort ist es so, dass die Stränge sich sozusagen zusammenlagern. Mhm. Und es gibt immer ganz bestimmte Basenpaarungen. Also wir nennen das Basen, die sozusagen den spezifischen Teil eines Nukleotids. Und das Besondere ist jetzt, dass aufgrund dieser Basenpaarung, die immer nur ganz definiert erfolgt, quasi der eine Strang das komplementäre Abbild des anderen Stranges ist. Also wenn man quasi die beiden Stränge auseinander nimmt, dann kann man aufgrund der Abfolge, die da ist in dem einen Strang, rekonstruieren, wie der andere Strang aussehen muss. Mhm. Und das ist sozusagen ein ganz wichtiges Konzept, weil darauf basiert, wie unsere Erbinformation vervielfältigt wird. Denn dazu wird so ein Doppelstrang, den wir normalerweise haben, auseinandergenommen und dann wird an jeden der nun einzelnen Stränge wieder das komplementäre Nukleotid dran synthetisiert. Aus der Zelle selber heraus? Ja, die Maschinerie der Zelle macht das. Okay. Und die Molekülgruppe, die sozusagen all diese Arbeiten in der Zelle verrichtet, das sind halt die Proteine. Das sind das, was man sozusagen sich am ehesten eben als lauter kleine Maschinen in der Zelle vorstellen kann. Ein anderes Wort, das wahrscheinlich geläufig ist, ist Enzym. Mhm. Und Enzyme sind sozusagen eine Untergruppe von Proteinen, und zwar solche, die katalytische Fähigkeiten haben. Und Katalyse bedeutet immer, dass eine Reaktion, die von sich aus erstmal nicht stattfinden würde, weil das energetisch ungünstig ist, ja, sozusagen leichter gemacht wird und dann eher stattfindet. Ohne dass der Katalysator dabei verbraucht wird. Genau, das ist ein ganz wesentliches Merkmal. Das Enzym bleibt erhalten und kann dann diese Reaktion immer wieder vereinfachen. Mhm. Und so gibt es dann gerade im Stoffwechsel unzählige Enzyme, die halt die verschiedenen chemischen Reaktionen, die dort ablaufen, eben begünstigen und vorantreiben. Und es gibt halt auch bei diesen komplexen Prozessen wie der Vervielfältigung der Erbinformation dann ganz viele unterschiedliche Enzyme, die hingehen und erstmal den Strang auseinanderwickeln und dann eben die verschiedenen Nukleotide aneinanderreihen zu dem neuen Strang, dann dafür sorgen, dass der Strang wieder aufgewickelt wird. Das sind letztlich lauter einzelne Proteinmaschinerien, die all diese Aufgaben erfüllen. Mhm. Bevor wir nochmal genauer angucken, was wo in der Zelle passiert und wie das funktioniert, nochmal eine generelle Frage. Jetzt haben wir diese verschiedenen, wie soll man das nennen, Bausteine von Zellen kennengelernt. Die sind jetzt aus vier oder was sagtest du, wie viele verschiedene Grundatome? Ja, es sind also, hauptsächlich vier und ja. Dann kommt immer noch Phosphor und Schwefel hinzu. Aber mit den sechs hat man dann fast alles abgedeckt. Okay, dann ist jetzt meine Frage, also ich muss zum Beispiel ab und zu Eisentabletten nehmen, weil ich sonst zu wenig Eisen habe. Wofür brauche ich denn Eisen, wenn mein Körper gar nicht aus Eisen ist? Ja, also Eisen gehört, wie dann auch Natrium, Kalium, Calcium, zu den Sachen, wo man dann eher von Spurenelementen spricht. Mhm. Also die sind eben nur in ganz kleinen Mengen da. Ich hatte ja gesagt, dass diese vier Elemente, die ich genannt habe, 96% aller Elemente ausmachen. Und die Spurenelemente liegen dann unterhalb von 0,1%. Die sind aber trotzdem sehr wichtig. Also für bestimmte Dinge sind sie einfach unabdingbar, sodass es dann eben auch gesundheitliche Folgen hat, wenn der Eisenwert zum Beispiel unter eine bestimmte Grenze fällt, weshalb dann eben ja Tabletten verordnet werden, damit das nicht passiert. Zwar ist es so, dass bestimmte Enzyme zum Beispiel darauf angewiesen sind, dass in ihrem aktiven Zentrum, das dann für die Katalyse notwendig ist, auch bestimmte Ionen vorhanden sind, zum Beispiel eben auch Eisen. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann dieses Enzym nicht funktionieren. Und deshalb sind eben auch diese Spurenelemente so unglaublich wichtig, weil sonst bestimmte Funktionen in den Zellen einfach gar nicht mehr erfüllt werden können, weil es ohne Eisen an der Stelle dann eben einfach nicht funktioniert. Und sind Vitamine auch Spurenelemente? Da würde man nicht von Spurenelementen sprechen, weil ein Vitamin ja quasi was Größeres ist. Mhm. Das ist ja wieder eine chemische Verbindung, die aus einer ganzen Reihe von Atomen aufgebaut ist. Aber von der Art und Weise her ist es ähnlich. Also auch das sind Dinge, die der Körper teilweise selbst aufbauen kann, teilweise aber eben mit der Nahrung zu sich nehmen muss, die dann gebraucht werden als sogenannte Kofaktoren in bestimmten enzymatischen Reaktionen, sodass dann eben bestimmte Dinge auch nicht funktionieren können, wenn das entsprechende Vitamin fehlt. Ja, okay, das heißt Spurenelemente und Vitamine und vermutlich noch irgendwelche anderen Stoffe sind sozusagen das Salz in der Suppe. Genau. Für den Körper, okay. Gut, dann lass uns doch nochmal angucken, wie so eine Zelle eigentlich aufgebaut ist. Also ein paar Dinge hattest du schon angedeutet und vielleicht können wir nachher auch nochmal ganz kurz drüber sprechen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen zum Beispiel einer Pflanzenzelle und einer tierischen Zelle. Aber vielleicht gucken wir jetzt einfach mal uns eine Säugetierzelle an. Mhm. Eine Sache hat mir jetzt schon mehrfach angesprochen, das ist die sogenannte Plasmamembran, ja, die eben wie gesagt aus Lipiden aufgebaut ist. Das ist das, was außenrum ist, oder? Genau. Mhm. Das ist die äußere Barriere letztendlich, die das Zellinnere von der Umwelt trennt. Aber es ist natürlich auch keine komplett undurchdringbare Barriere, weil die Zelle ja, wie gesagt, im Austausch mit ihrer Umwelt stehen muss. Also das sind sozusagen zwei wichtige Funktionen. Einmal diese Barrierenfunktion und der geregelte Stoffaustausch. Darüber hinaus ist diese Plasmamembran auch noch wichtig für die Erkennung, weil dann einfach sozusagen Proteine obendrauf sind, die von anderen Zellen erkannt werden können. Das ist dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, was man manchmal so hört. Genau, oder? Auch an dieser Stelle. Wobei sich der Ausdruck mehr noch auf Enzyme zum Beispiel bezieht, die dann mit ihrem Substrat auch interagieren. Aber ja, eigentlich überall da, wo zwei Proteine miteinander interagieren, spricht man von diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Genau. Und dann ist die Plasmamembran noch wichtig, um eben Kontakte zwischen den Zellen auszubilden und auch für die Aufnahme von Signalen. Was ja sozusagen auch ganz logisch ist, denn wenn die Zelle sozusagen von ihrer Umwelt durch die Membran abgeschlossen ist, dann können ja alle Signale, die in die Zelle rein sollen, nur über die Membran aufgenommen werden. Ja. Ja, und diese Membran umschließt das sogenannte Zytoplasma. Das ist letztlich einfach die wässrige Flüssigkeit im Innern der Zelle, wo der lösliche Stoffwechsel stattfindet. Und in diesem Zytoplasma findet man auch das sogenannte Zytoskelett. Also die Zelle hat ja auch eine gewisse Form und man kennt das sozusagen im einfachsten Fall von einer Seifenblase, die ist ja erstmal nur rund. Wenn etwas eine andere Form haben soll, dann muss es auch sozusagen strukturgebende Elemente geben, die diese Form sozusagen ausbilden. Mhm. So ein Drahtgeflecht. Und das ist letztendlich das Zytoskelett. Das besteht auch wieder aus Proteinen. Also Proteine sind nicht nur Enzyme, die Vorgänge katalysieren, sondern es sind auch Bausteine, die einfach strukturgebend sind in der Zelle. Und das Zytoskelett ist dann eben einmal dazu da, die Form der Zelle aufrechtzuerhalten und ihr Druck- und Zugfestigkeit zu geben. Und auf der anderen Seite kann man das auch sich als Schienensystem in der Zelle vorstellen, an dem entlang dann auch Sachen transportiert werden können. Mhm. Was man noch im Zytoplasma findet, sind die sogenannten Ribosomen. Das sind sozusagen ganz komplexe, wiederum aus hauptsächlich Proteinen aufgebaute Maschinen, die dazu dienen, neues Protein zu synthetisieren. Dann hatten wir auch schon angesprochen, dass es den Zellkern mit der Erbinformation gibt. Das ist in allen Säugetierzellen der Fall. Und was es dann gibt, sind noch eine Reihe weiterer, jeweils wieder innerhalb der Zelle von einer Membran umgebene Kompartimente. Also man kann sich allein schon vorstellen, dadurch, dass es in der Zelle ja sozusagen synthetisch, also aufbauende Reaktionen und abbauende Reaktionen gibt, dass das nicht alles in ein und demselben Raum stattfinden kann, weil das sonst ja in geregelter Weise kaum möglich wäre. Mhm. Und deshalb gibt es halt auch viele abgeteilte Räume in der Zelle, die auch alle wieder im Austausch stehen, aber die zunächst einmal von einer Membran umgeben sind. So, der erwähnte Zellkern hat auch schon eine Membran. Und dann gibt es daneben das sogenannte endoplasmatische Retikulum, einen ganz langen Namen. Und ist letztlich halt eine von einer Membran umgebener Raum, in den hinein die Synthese von membranständigen Proteinen erfolgt, aber dort erfolgt auch die Synthese von sezernierten Proteinen, wie zum Beispiel Insulin. Diese Membranen innerhalb der Zelle, die sind auch wieder aus Lipiden? Genau, Membranen sind immer aus Lipiden. Okay. Und dieser Raum steht im Kontakt und im Kontakt heißt dann immer, dass die verschiedenen membranumhüllten Kompartimente durch kleine membranumhüllte Bläschen, wir nennen das Vesikel, miteinander im Kontakt stehen. Also der Innenraum wird nie quasi direkt in das Zytoplasma übergehen, sondern wenn so zwei membranumhüllte Kompartimente miteinander reden wollen, dann geschieht das dadurch, dass halt so ein membranumhülltes Vesikel losgeschickt wird. Und solche Vesikel sorgen dann dafür, dass der Inhalt des endoplasmatischen Retikulums, also die Membranproteine, die dort hergestellt worden sind, weiter transportiert werden zum sogenannten Golgi-Apparat. Und das kann man sich am ehesten vorstellen als so eine Fertigungsstraße, wo dann bestimmte Modifikationen an die Proteine noch angebracht werden, schrittweise. Jetzt wird es langsam ein bisschen kompliziert. Also wir haben diese verschiedenen, ich sag mal, Abteilungen in einer Zelle. So, und jetzt geht es darum, ich will vermutlich Energie oder Stoffe oder auch Informationen zwischen diesen verschiedenen Abteilungen austauschen. Genau. Okay. Und das funktioniert jetzt nicht, indem ein Loch in dieser Membran ist und ein, keine Ahnung, Stoff, irgendein Atom hüpft einfach durch das Loch auf die andere Seite, sondern das ist umschlossen. Mhm. Und das nennt man dann eben Vesikel. Genau. Ein okay. Vesikel ist halt letztlich einfach dann so ein ganz winzig kleines Abteil, das wiederum über seine eigene Membran verfügt, die es nach außen abschließt. Und das Vesikel kann sich aber zwischen diesen verschiedenen Abteilungen hin und her bewegen? Genau. Okay, also es ist wie so ein kleines Auto, das zwischen den Zellen hin und her fährt. Und das ist halt letztlich mein Forschungsgebiet, herauszufinden, wie diese Vesikel sich von der einen Membran abschnüren, dann eben auf die Reise gehen, ganz gezielt ihren Bestimmungsort finden und dann mit der Membran dort verschmelzen, um ihre Fracht in das neue Abteil abzugeben. Können wir da mal ein Beispiel machen? Also was wird denn mit so einem Vesikel transportiert zum Beispiel? Ja, also ein Beispiel, mit dem man vielleicht am ehesten was anfangen kann, ist Insulin. Das ist ja ein ganz bekanntes Hormon, das für den Zuckerstoffwechsel oder die Zuckerhomöostase im Körper gebraucht wird. Und das ist halt eben ein sezerniertes Protein. Nochmal ganz kurz, Insulin ist jetzt auch wieder ein Molekül aus verschiedenen organischen Verbindungen. Also Insulin ist ein Protein, das heißt, es besteht aus diesen 20 Aminosäuren in einer speziellen Anordnung. Okay. Und das heißt, als sezerniertes Protein wird es dann innerhalb der Zelle in diesem speziellen Abteil, dem endoplasmatischen Retikulum, erstmal hergestellt. Okay, also es gibt irgendwo in der Zelle eine kleine Fabrik, die Insulin macht. Genau. Und dann ist das an der Stelle aber noch nicht fertig, sondern wird sozusagen über so ein Transportvesikel von diesem Herstellungsabteil in diese sogenannte Fertigungsstraße geschleust, läuft dann auch wieder über Vesikel dort durch. Und der letzte wichtige Schritt ist dann eben, dass quasi am Ende dieser Fertigungsstraße angekommen, das Ganze erneut in so ein Transportbläschen gepackt wird und dann erstmal in der Zelle zwischengelagert wird. Und dann, wenn ein spezielles Signal kommt, fährt dieses Vesikel dann quasi an die Plasmamembran heran und dann verschmilzt es mit ihr. Und dann kommt es dadurch dazu, dass der Inhalt nach außen, also letztendlich in die Blutbahn, freigegeben wird. Okay. Sodass das in der Zelle hergestellte Insulin durch diese verschiedenen Transportschritte durch die Zelle wandert, um letztendlich nach außen abgegeben, eben sezerniert zu werden. Okay, das heißt, wir sprechen jetzt über die Stelle im Körper, wo Insulin produziert wird. Genau. Was ist das, die Bauchspeicheldrüse? Genau, und innerhalb der Bauchspeicheldrüse sind das wieder spezialisierte Zellen, die das machen, die sogenannten Beta-Zellen. Okay. Und du untersuchst den Transport innerhalb dieser Beta-Zellen bis zur Abgabe an die Blutbahn? Nee, ich habe mit Beta-Zellen gar nichts zu tun. Ich habe nur dieses Beispiel genommen, weil ich dachte, Insulin hat man schon mal gehört. Ja, okay. Und kann man gut nachvollziehen. Mhm, okay. Und wenn jetzt jemand Diabetiker ist, hat er dann keine Beta-Zellen oder funktioniert der Transport nicht? Ja, es ist wie immer etwas komplizierter, denn es gibt ja bei Diabetes auch zwei Typen. Ja. Einmal Typ 1, wo auch junge Leute von betroffen sein können, und einmal Typ 2, was auch oft unter dem Begriff Altersdiabetes läuft. Und das geht auf ganz unterschiedliche Probleme zurück, wobei gerade Typ 2 bei weitem nicht komplett verstanden ist. Aber Typ 1 ist sozusagen relativ simpel. Das Problem dort ist nämlich einfach, dass die Beta-Zellen absterben oder vernichtet werden. Und zwar geht man davon aus, dass das sozusagen eine Autoimmunreaktion ist, die dort stattfindet, wo dann eben der Körper selber dafür sorgt, dass die Beta-Zellen zugrunde gehen, wodurch dann eben kein Insulin mehr produziert wird, was dann eben die entsprechenden Konsequenzen hat. Da können wir sonst nochmal drüber sprechen, wenn es darum geht, wie wir sozusagen Zucker nutzen, wenn wir die mit der Nahrung aufnehmen, was dann weiter mit denen passiert. Und in dem anderen Fall ist es so, dass die Menschen ihre Beta-Zellen noch haben, aber dass das ausgeschüttete Insulin nicht mehr die Antwort bei den Empfängerzellen hervorruft, die es eigentlich hervorrufen sollte. Also es ist eine sogenannte Insulinresistenz da. Ach so, das Insulin ist da, aber die Verstoffwechselung vom Zucker funktioniert dann trotzdem nicht. Ja, die Zellen, die dann auf das Insulinsignal hin bestimmte metabolische Wege anwerfen sollten, machen das nicht mehr, genau. Mhm. Okay. Gut, jetzt haben wir gelernt, der Transport von Stoffen, zum Beispiel Insulin, innerhalb einer Zelle funktioniert über diese Vesikel. Genau. Da hängt ja vermutlich noch einiges mehr dran. Also bei Insulin kann ich es mir jetzt vorstellen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Sachen ist, aber es muss ja vermutlich irgendwie so eine Art Signal geben, dass diese Zelle jetzt einen Stoff produzieren soll und dass sie ihn nach außen abgeben soll. Das heißt, es muss irgendwie dieses Signal erstmal ankommen und dann braucht ja die Zelle auch Energie, um diesen Stofftransport überhaupt erst zu ermöglichen. Genau. Wie funktioniert das denn? Ja, das waren jetzt ja sozusagen unzählige Fragen auf einmal. Also wenn wir bei Insulin bleiben, ist es ja so, dass sozusagen die Nahrungsaufnahme letztendlich der Auslöser für die Signale ist, die dann entscheiden, dass Insulin sezerniert werden soll. Mhm. Und bis dorthin ist es aber eine sehr komplizierte Kette sozusagen. Also stellen wir uns mal vor, wir essen irgendetwas, das kommt dann im Darm an und wenn es sich jetzt sozusagen um den in einem Apfel enthaltenen Zucker handelt, dann wird er im Darm, wenn es einzelne Zuckermoleküle sind, mit Hilfe von Transportproteinen direkt aufgenommen oder wenn es mehrere auf einmal sind, dann werden die erst noch in ihre einzelnen Einheiten zerlegt und die werden dann aufgenommen. Okay, also wir essen einen Apfel. Der Apfel besteht aus Zellen. Die Zellen werden irgendwie, also in diesen Zellen gibt es Zuckermoleküle. Genau. Die Zellen werden, weiß ich nicht, vermutlich teilweise schon im Mund oder sonst irgendwie im Magen zerstört und zerlegt. Genau. Und dann liegen diese Zuckermoleküle frei. Mhm. Und da, die werden dann im Darm mithilfe dieser Proteine weiterverarbeitet. Also der Darm ist ja ausgekleidet von einer Schicht von Zellen und die sind darauf spezialisiert, eben diese Nährstoffe aufzunehmen. Mhm. Und dafür müssen sie eben teilweise erst in ihre Grundeinheiten zerlegt werden und diese einzelnen Grundeinheiten wie die einzelnen Zucker können dann aufgenommen werden in diese Zellschicht. Dafür gibt es auf der einen Seite, die eben dem Darminhalt zugewandt ist, einen speziellen Transporter und auf der anderen Seite der Zellen gibt es einen weiteren Transporter, weil der ganze Zucker soll ja nicht in dieser einen Schicht Zellen bleiben, ja, sondern der soll ja weiter verteilt werden. Ja. Und das geschieht dann auf der anderen Seite mit wieder so einem Transportprotein. Und dann haben wir letztendlich den Zucker erstmal im Blut. So, und dann ist ja der nächste Schritt, dass der Körper jetzt auch mitbekommen muss, dass der Zucker dort ist. Und das ist gerade jetzt bei Zucker sehr wichtig, weil auf der einen Seite, wenn man zu wenig davon im Blut hat, ist das ganz kritisch, weil unser Gehirn als Hauptnährstoff für seinen Stoffwechsel Zucker verwendet. Mhm. Das heißt, wenn da dauerhaft zu wenig im Blut ist, führt das letztlich dazu, dass wir ins Koma fallen. Mhm. Das würde halt sozusagen bei einem Menschen geschehen, der so einen Diabetes Typ 1 hat und keine Beta-Zellen mehr hat. Auf der anderen Seite, wenn man zu viel Glucose hat, dann ist das auch schlecht, weil das letztendlich dazu führt, dass die Niere überlastet ist und dass es dann zur Austrocknung kommt und zu Bluthochdruck und zu Schädigungen von Gefäßen. Also gerade Zucker muss in ganz engen Konzentrationsleveln reguliert sein. Mhm. Und das geschieht eben letztlich zu einem großen Teil über Insulin. Und jetzt waren wir ja an der Frage, woher weiß die Zelle nun, dass sie Insulin herstellen genau, und ausschütten soll? Und in diesem Fall sieht die Signalkaskade, denn es ist in aller Regel so, dass es nicht eine einzelne Reaktion ist, über die die Zelle das erfährt, sondern in aller Regel sind es halt eine ganze Reihe von hintereinander geschalteten Schritten, die letztlich bewirken, dass zum Beispiel Insulin ausgeschüttet wird. Und in diesem speziellen Fall sieht das so aus, dass diese Beta-Zellen im Pankreas, also in der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin am Ende ausschütten, halt auch wieder so einen Transporter haben, mit dem sie Glucose in die Zelle aufnehmen können. Und dann ist Glucose ja eben ein Nährstoff, der verstoffwechselt werden kann, um Energie zu gewinnen. Und diese Verstoffwechselung fängt sozusagen an und Energie wird hergestellt. Und Energie heißt in diesem Fall, das ist auch einfach ein chemisches Molekül wiederum, das über energiereiche Bindungen verfügt, die bei Gelegenheit dann wieder aufgebrochen werden können, um damit Dinge in der Zelle antreiben zu lassen. Mhm. Aber dieses chemische Molekül kann dann auch an einen bestimmten Kanal in der Zellmembran binden. Und das ist etwas, worüber wir noch nicht geredet haben, aber Zellen benutzen an vielen Stellen elektrische Potenziale. Also Ionen haben ja Ladung, ja. Und die Zelle kann entscheiden, ob sie Ionen reinlässt oder nicht und dadurch eben Gefälle oder Potenziale in der Ionenkonzentration erzeugen, die dann dazu führen, dass wenn sie dann einen speziellen Kanal aufmacht, der spezifisch den Durchlass eines bestimmten Ions erlaubt, die dem Konzentrationsgefälle folgend nach draußen fließen und dann so ein Potenzial verändern. Und das wiederum kann wahrgenommen werden von anderen Proteinen, die aufgrund solcher Ladungsänderungen in der Membran ihre Konformation, also die dreidimensionale Anordnung ihrer Atome, etwas ändern können. Okay, Moment. Das heißt, es ändert sich jetzt an der Membran von so einer Beta-Zelle, ändert sich jetzt irgendwie die Ladung. Genau. Und dadurch merkt die Zelle durch die Proteine, die innen sind, die das irgendwie aufnehmen können, jetzt habe ich irgendwie ein Signal empfangen. Genau. Okay. Also es ist halt immer bedauerlicherweise, also das Ganze ist immer sehr komplex, halt so eine Abfolge von ganz vielen Schritten. In diesem Fall war es eben sozusagen die Verstoffwechselung des eigentlichen Signals, die dazu führt, dass ein andere chemische Verbindung hergestellt wird, die dann eben Einfluss hat auf einen Transportkanal, der in der Membran sitzt, wodurch dann Ionen fließen, sich das Ladungspotenzial der Membran ändert und daraufhin die 3D-Anordnung eines weiteren Proteins. Und das führt dann letztendlich dazu, dass ein anderes Ion in die Zelle gelassen wird, das an Proteine binden kann, die dadurch wiederum sozusagen ihre Funktionalität etwas ändern und dann Vorgänge in Gang setzen, die dazu führen, dass die schon vorhandenen Vesikel, denn die Zelle stellt ja das Insulin her und speichert es dann in diesen Vesikeln und schüttet es nicht direkt aus, sondern wartet eben auf dieses Signal. Mhm. Und dass diese eben gespeicherten Vesikel dann, wenn genau dieses Signal, und es ist in dem Fall Calcium, in die Zelle hineinkommt, dann dazu führt, dass eine weitere Proteinmaschinerie, die für die Fusion solcher Vesikel mit der Membran benötigt wird, in Gang gesetzt wird und dann letztendlich die Ausschüttung von Insulin zugelassen wird. Das heißt, das ist so ein siebenschrittiger Prozess, der dort stattfindet. Okay, aber ganz grob kann man sagen, es kommt halt irgendwie ein Calcium-Ion außen an. Genau, und, also das ist halt im extrazellulären Raum, kann normalerweise nicht so einfach in die Zelle. Das ist einfach ein Mechanismus, den die Zelle nutzt, dass es dieses Konzentrationsgefälle gibt. Und wenn dann eben auf ein bestimmtes Signal hin so ein Kanal geöffnet wird, der das Calcium in die Zelle lässt, dann kann Calcium in der Zelle halt spezifische Sachen anwerfen, die eben in diesem Fall dazu führen, dass Insulin enthaltende Vesikel freigesetzt werden. Okay, und woher kommt die Energie für diesen ganzen Prozess? Die kommt halt ganz letztendlich aus der Verstoffwechselung der Nahrung, die wir zu uns nehmen. Wir haben uns jetzt ja quasi die Glucose unter dem Gesichtspunkt angeguckt, dass sie in diesem Szenario das auslösende Signal für die Ausschüttung von Insulin ist. Ja. Aber was letztendlich dahinter steht, ist ja irgendwo die Ernährung unseres Körpers. Und zwar ist es so, dass das Insulin dann dafür sorgt, dass der Zucker in verschiedene Zellen aufgenommen wird. Mhm. Und sobald der dort dann angekommen ist, gibt es eine Kette von chemischen Reaktionen, die nennt sich Glykolyse. Das ist griechisch und heißt eigentlich Zuckerspaltung. Mhm. Das kann man sich so vorstellen, dass die Glucose, so wie sie da ist, in ihren Bindungen Energie gespeichert hat. Und diese Bindungen werden in ganz vielen einzelnen regulierten Schritten verändert, sodass aus der sehr energiereichen Glucose ein einfacheres Molekül wird, in dem sozusagen weniger Energie in den Bindungen gespeichert ist. Das okay, ist nicht in einer Form, die der Körper verwerten könnte. Und damit wird halt Energie freigesetzt? Genau, und diese Energie wird halt nicht unkontrolliert freigesetzt, sondern eben ganz kontrolliert. Und zwar wird die Energie, die bei diesen einzelnen Reaktionen frei wird, benutzt, um ein bestimmtes Molekül herzustellen. Das nennen wir ATP. Das ist eine Abkürzung für Adenosintriphosphat. Das wiederum ganz energiereiche Bindungen enthält und sozusagen die Energiewährung der Zelle darstellt. Das ist dann eine chemische Verbindung, deren Zerlegung dann wiederum in der Zelle jeweils gekoppelt ist an sozusagen synthetische, also aufbauende Reaktionen. Das heißt, Glucose wird kontrolliert in ganz vielen einzelnen Schritten zerlegt in ein weniger energiereiches Molekül und die dabei frei werdende Energie wird benutzt, um sozusagen ein standardisiertes, energiereiches Molekül zu erzeugen, das dann an ganz vielen unterschiedlichen Stellen in der Zelle eingesetzt werden kann, wann immer Energie gebraucht wird, um durch die Spaltung einer Bindung in diesem Molekül diese Energie freizusetzen und an eine energiekostende, aufbauende Reaktion zu koppeln. Und das ist dann die Energie, die halt gebraucht wird, um die ganzen verschiedenen Prozesse im Körper anzutreiben. Okay, das heißt, um nochmal auf diese Beta-Zellen zurückzukommen, wenn die jetzt den Signaltransport durch dieses Calcium in der Zelle machen wollen, dann verwenden die dieses ATP, das eben auf leichte Weise irgendwie sich in einfachere Moleküle zerlegen lässt und die nutzen dann die frei werdende Energie. Genau, wobei auch das wieder sehr komplex ist an dieser Stelle, weil eben nicht ATP direkt verwendet wird, sondern diese Ionengradienten. Aber die mussten halt ursprünglich ja auch erstmal hergestellt werden, denn eigentlich ist ja sozusagen alles auf Ausgleich bedacht. Und die Herstellung dieser Gradienten ist halt unter ATP-Verbrauch erfolgt, sodass auch hier wieder sozusagen eine Sorte Energie, die halt in ATP in seinen Bindungen steckte, umgesetzt worden ist in eine andere Sorte, nämlich in diese unausgeglichene Verteilung von Ionen, sodass bei Öffnung des Kanals halt Ionen einströmen. Okay, nochmal einen Schritt zurück. Um dieses ATP herzustellen, kam am Anfang irgendwie ein Glukosemolekül an der Zelle an. Genau. Und durch Glykolyse haben wir jetzt ATP hergestellt und irgendein einfacheres, energiearmes Molekül oder genau. Mehrere? Also ganz am Ende kommt letztlich CO2 raus. Okay. Das heißt, in jeder Zelle, also auch in dieser Beta-Zelle, die das Insulin macht, findet diese Glykolyse statt. Genau. Und ich habe jetzt erstmal nur von der Glykolyse geredet. Das war nämlich der erste Schritt. Aber letztendlich sind es sozusagen verschiedene Zyklen von Reaktionen, die hintereinander gekoppelt sind. Und die Glykolyse ist da der Vollständigkeit halber nur der erste. Da schließt sich dann ein weiterer Zyklus an, der heißt Citratzyklus. Und daran schließt sich wieder ein anderer Zyklus von Reaktionen an, der nennt sich Atmungskette und findet in den Mitochondrien statt. Die hatten wir eben noch nicht erwähnt, weil wir sozusagen wieder etwas abgekommen waren. Aber das sind sozusagen die Energiekraftwerke der Zelle. Und in denen wird dann aus den Zwischenprodukten, die halt bei Glykolyse und Citratzyklus entstanden sind, eben das ATP hergestellt im Rahmen der sogenannten Atmungskette. Okay, aber wenn man es ganz vereinfacht betrachten will, dann kommt ein Zuckermolekül an der Zelle an, wird in einem mehrstufigen Prozess in verschiedene Zwischenprodukte verarbeitet. Genau. Und am Schluss hat man dann eben ein Molekül quasi als Energiespeicher, das, wenn die Zelle dann Energie braucht, in mehrere Produkte wieder aufgespalten werden kann und dabei Energie freisetzt. Genau. So, das heißt, es muss an jeder Zelle im Körper die Möglichkeit geben, dass Zuckermoleküle dahin kommen und vermutlich müssen ja auch die Abfallprodukte von da wegtransportiert werden. Genau. Und das ist halt auch so, jede einzelne Zelle verfügt über diesen Stoffwechsel, der es halt ermöglicht, Energie für diese ganzen notwendigen Prozesse aus Nährstoffen zu gewinnen. Und das heißt, jede Zelle ist irgendwie an eine Infrastruktur angeschlossen. Vermutlich geht es dann über die Flüssigkeiten in den Zellzwischenräumen, oder? Genau. Okay. Und letztendlich hängt da dran halt immer der Blutkreislauf und ja, und die Atmung dann indirekt, ja. Ja. Und natürlich auch die Nahrungsaufnahme. Ja. Okay. Heißt das, die Zellen können nur Glucose verarbeiten? Oder was passiert, wenn ich Fett verbrenne? Ja, also sie können nicht nur Glucose verarbeiten, sondern was wir sozusagen aus unserer Ernährung kennen, ist, dass wir einmal Zucker, Fette und ja letztlich Eiweiße aufnehmen. Mhm. Gerade Fleisch ist ja aus Eiweißen zu einem großen Anteil, also Proteinen, aufgebaut. Und es ist so, dass Glucose sozusagen sehr einfach zu verstoffwechseln ist und das Gehirn nimmt auch am liebsten Glucose. Aber andere Gewebe können halt genauso auch Fette verstoffwechseln. Proteine werden in aller Regel sozusagen nur als letzte Reserve für den Stoffwechsel genommen, also wenn man jetzt längere Zeit hungert. Mhm. Es ist so, dass Fette und auch Proteine und die daraus resultierenden Aminosäuren letztlich an verschiedenen Stellen in den schon beschriebenen Zyklus werden. Also auf der einen Seite, was wir schon besprochen hatten, war die Glucose, die in die Glykolyse geht und dann in den Zitratzyklus und dann in die Atmungskette. Und da gibt es halt dann auf diesem Weg Zwischenprodukte, die man auch aus Proteinen und Fetten herstellen kann, sodass die halt dann an den entsprechenden Stellen in diesen Stoffwechselweg gespeist werden können. Mhm. Und Fette sind zum Beispiel viel energiereicher als Zucker, sodass man sozusagen mit derselben Menge Fett mehr Energie erzeugen kann. Gut, jetzt habe ich verstanden, also jede Zelle hat ihr eigenes Kraftwerk, womit sie Energie gewinnen kann, um die Prozesse oder ja die Herstellung von Dingen in der Zelle und vermutlich auch sowas wie eben Zellteilung oder die Verdopplung von der, was ist das dann, die DNA, um solche Dinge eben anzutreiben. Genau. Eine Sache, die mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, ist, ich habe den Eindruck, man kann irgendwie auf dieser molekularen Ebene nicht mehr richtig unterscheiden zwischen Stofftransport und Signaltransport. Ist das richtig? Also letztendlich kann man schon, oder was heißt unterscheiden? Also es ist sicherlich so, dass dieselben Moleküle sowohl Signale auf den Weg bringen können, als auch als Nahrung dienen können. Aber sie sind in ihrer Funktionalität je nach speziellem Szenario dann schon zu unterscheiden. Also gibt es in der Zelle einen Kanal oder mehrere für Stofftransport und einen für Signaltransport? Signaltransport, also vielleicht war das jetzt ja ein bisschen verwirrend, weil in dem Beispiel, was ich hatte, Glucose ja sozusagen das ausschlaggebende Signal war. Ja. Aber normalerweise ist es so, dass es halt schon spezielle Signalmoleküle gibt. Und die kommen unter Umständen auch gar nicht unbedingt in die Zelle rein, sondern es ist mehr so, wenn wir beim Insulin bleiben, das Insulin selber ist jetzt ja ein Signalmolekül. Das ist ja nur zu dem Zweck hergestellt worden, dass es anderen Zellen etwas über den Stand des Stoffwechsels sagen kann und sie dann veranlassen kann, dass sie halt entsprechend Glucose aufnehmen und anfangen, was damit zu machen. Mhm. Und das heißt, wir haben das Insulin jetzt ausgeschüttet und in der Blutbahn. Und damit es jetzt dieses Signal an die Zellen geben kann, bindet es an sogenannte Rezeptoren auf der Membran. Mhm. Und ein Rezeptor ist auch wieder nur ein Protein, das ist verankert in dieser äußeren Membran der Zelle und verfügt über eine Bindungsoberfläche, die passt zu dem, an das es binden soll, also an hier in diesem Fall das Insulin. Dann wären wir jetzt wieder beim Schlüsselschloss. Also das Insulin passt auf den Insulinrezeptor, bindet an diesen. Und das ist jetzt ein ganz generelles Prinzip, dass dann sehr häufig die Bindung des Signalmoleküls an den Rezeptor dafür sorgt, dass der sich in seiner dreidimensionalen Struktur ein bisschen verändert. Also die Anordnung der Atome in einem Protein ist sozusagen nicht 100% festgelegt, sondern das kann, je nachdem, woran es bindet, sich halt ein bisschen verändern. Okay, also die Form des Proteins verändert sich jetzt so in der Laienvorstellung. Genau. Okay. Und das bewirkt halt dann unterschiedliche Dinge. Das kann bewirken, dass dann auf der den Rezeptor muss man sich so vorstellen, dass der halt einen Anteil hat, der eben auf der Außenseite der Zelle ist. Das ist der Anteil, der jetzt an das Insulin gebunden hat. Dann geht der Rezeptor durch die Membran hindurch und hat auch einen Anteil auf der Innenseite, also im Innern der Zelle. Und der hat sich jetzt ein bisschen in seiner Form geändert und kann dadurch Dinge tun, die er vorher nicht konnte. Und eine Möglichkeit ist, dass dieser Rezeptor einfach durch diese Veränderung eine neue Bindefläche im Innenraum der Zelle geschaffen hat, an die dann jetzt ein weiteres Protein bindet, das dann dadurch auch wieder in seiner Funktionalität ein bisschen verändert wird und ja sozusagen weitere Proteine modifiziert. Und es sind halt in der Zelle, wie gesagt, immer eigentlich lange Ketten von Ereignissen, die stattfinden. Mhm. Was auch daran liegt, dass das sozusagen ein sehr ideales Prinzip ist, um das Signal zu verstärken. Also wenn ich jetzt durch diese ursprüngliche Bindung an den Rezeptor ein Enzym anschalten kann, dann kann dieses Enzym hier wieder auf eine ganze Menge anderer Proteine oder Vorgänge einwirken, mhm, und vervielfältigt dadurch das Signal. Und eine Möglichkeit, sozusagen zum Ende zu kommen, also oder auch wieder beim Insulin, gibt es einmal sozusagen die kurzfristigere Möglichkeit, die Funktion eines Enzyms zu modifizieren. Denn hier geht es ja gerade um Stoffwechselwege, also diese Abfolge von ganz vielen Stoffwechselreaktionen, die alle enzymatisch katalysiert sind, sodass, wenn ich halt an irgendeiner Stelle halt ein Enzym aus- oder anschalte, das dazu führt, dass der Stoffwechselweg an dieser Stelle halt unterbrochen wird oder eben in eine bestimmte Richtung gelenkt wird. Das ist sozusagen etwas, was kurzfristig passieren kann. Und oft ist die Modifikation, die dafür benutzt wird vom Körper, eine Phosphorylierung, dass sozusagen ein Phosphatrest an ein Enzym drangeklebt wird und der ändert dann die Funktionalität dieses Enzyms und macht es mehr oder weniger aktiv. Okay. Und dann gibt es auch einen langfristigeren Weg, weil das geht sozusagen sehr schnell. Aber was halt auch sein kann, ist, dass so eine lange Signalkette über Modifikationen verschiedener Proteine stattfindet und dass die letztlich dann ermöglicht, dass ein Protein in den Zellkern geht und dann dort dafür sorgt, dass ein bestimmtes Gen aktiviert wird, sodass ein bestimmtes Protein von diesem Gen hergestellt wird, sodass dann vielleicht ein neues Enzym in der Zelle vorhanden ist, das dann auch wieder dafür sorgt, dass ein bestimmter Stoffwechselweg stattfindet. Mhm. Also zurückgehend zur Ausgangsfrage bedeutet das also quasi, ich habe kein Transportprotein, das das Signal in die Zelle lässt, sondern ich habe halt diesen Sensor auf der Oberfläche der Membran, also diesen Rezeptor, und der wird verändert durch die Bindung an das Signal und gibt diese Veränderungen über ganz viele einzelne Schritte weiter in der Zelle und löst dadurch durch die Modifikation von vorhandenen Enzymen oder auch durch das Anschalten von Genen, die dann zur Herstellung von Proteinen führt, Vorgänge in der Zelle aus. Okay, das heißt, das ist so eine ganz lange Leitung, die aus verschiedenen Teilen und Schritten genau besteht. Okay. Das war jetzt das Thema Signale. Wenn wir nochmal auf das Thema Stoffe kommen, das Kraftwerk in der Zelle verbrennt zum Beispiel Glucose. Die muss ja dann aber schon irgendwie wirklich reinkommen in die Zelle. Genau, und dafür haben wir wie auch im Darm ein Transportprotein. Okay. Also es kommt nicht allzu viel einfach so über die Zellmembran und schon gar keine geladenen Stoffe, weil die Lipide das sozusagen abstoßen. Mhm. Und deshalb gibt es eigentlich für fast alles, was in die Zelle gelangen soll, entweder den einen Weg über ein Transportprotein, das sozusagen das zu transportierende Ding bindet und dann über die Membran transportiert. Das sind dann die Vesikel? Genau, das wäre quasi die Endozytose, weil am Anfang ist ja quasi kein Vesikel da, sondern was passiert ist, dass ich habe eine Stelle auf der Membran, die beginnt, sich nach innen einzustülpen. Mhm. Und dadurch wird dann alles, was sozusagen in dieser Einbuchtung landet, und meistens ist das ein regulierter Prozess, dass ich da auch wieder Rezeptoren habe auf der Membran, die bestimmte Dinge binden, die die Zelle aufnehmen möchte. Die werden dann angereichert in diesem bestimmten Membranbereich. Und dann stülpt sich das immer weiter nach innen ein, bis halt, fällt gerade kein anschauliches Beispiel ein. Also das wird dann wie so eine Blase nach innen letztendlich. Genau. Mhm. Und die kriegt dann halt quasi einen immer dünneren Hals, aber ist ja letztendlich noch mit der Membran verbunden. Mhm. Aber dann gibt es eine Proteinmaschinerie, die sich quasi um diesen Hals legt und dafür sorgt, dass der abgeschnürt wird. Okay, und dann habe ich wie so eine kleine Seifenblase innerhalb meiner Zelle. Und da ist dann das drin, was die Zelle aufnehmen wollte. Okay. Und das stellt sicher, dass da nicht unkontrolliert einfach irgendwelche Stoffe in die Zelle eindringen. Genau, also das will man auf keinen Fall. Sondern das sind immer ganz regulierte Prozesse, was die Zelle in sich aufnimmt. Und wenn es kleinere Dinge sind, wie einzelne Ionen oder eben auch ein einzelnes Zuckermolekül wie Glucose, dann hat man in der Regel einzelne Proteine, die die Aufnahme bewerkstelligen, eben entweder als Transporter, dass sie etwas greifen und über die Membran transportieren, oder als richtiger Kanal mit einem Deckel drauf, der halt dann spezifisch geöffnet wird und den Einstrom erlaubt. Mhm. Aber wenn es größere Dinge sind, wie zum Beispiel Proteine, die aufgenommen werden sollen, dann ist es in aller Regel so, dass eben das, was auch immer, an einen Rezeptor auf der Membran bindet und dann mit Hilfe dieses Endozytose-Mechanismus in ein solches Transportvesikel in der Zelle kommt. Okay. Und dann wird das Molekül in dem Vesikel zum Zielort transportiert und da dann irgendwie wieder ausgepackt aus dieser Blase. Ja, so ungefähr. Also ein Beispiel für so einen Weg wäre das Eisen. Über das hatten wir ja schon mal geredet. Mhm. Das haben wir jetzt quasi mit der Nahrung aufgenommen und ist dann von den Darmzellen erstmal mit einem Transporter aufgenommen worden, auf der anderen Seite abgegeben worden, sodass wir es dann auch im Blut haben. Und im Blut liegt es jetzt nicht alleine vor, sondern es gibt ein extra Protein, das nur dazu da ist, das Eisen zu binden, damit es dann sozusagen schön im Blut transportiert werden kann. Und das nennt sich Transferrin. Und die Zellen, die das Eisen aufnehmen wollen, die haben einen Transferrinrezeptor auf ihrer Oberfläche. Mhm. Also Ferrin kommt irgendwie Ferrum, Eisen. Genau. Das Wort ist da drin. Mhm. Ja. Und dieser Rezeptor bindet dann an das Transferrin, das das Eisen gebunden hat. Und dieser ganze Komplex ist dann halt im Laufe einer solchen Einstülpung in der Zelle, in so einem Vesikel gelandet. Und jetzt muss das Ganze ja auch wieder auseinandergehen, weil ich ja das Eisen haben will. Ja. Und die Zelle ist dann sozusagen auch sehr effizient und will das Transferrin und den Rezeptor wiederverwenden. Und nachdem das Eisen jetzt ja erstmal an das Transferrin gebunden hatte, muss sich ja irgendwas da in der Umwelt ändern, damit diese Bindung auch wieder gelöst wird. Mhm. Die werden nicht einfach spontan wieder auseinandergehen. Und was die Zelle da häufig nutzt, ist, dass sie den pH ändert, weil das auch einen Einfluss auf viele Bindungen hat. Und zwar werden diese Vesikel immer weiter angesäuert. Und bei einem bestimmten Säuerungsgrad geht das Eisen dann von dem Transferrin ab und kann dann wieder über einen Transporter aus dem Vesikel in das Zytoplasma transportiert werden, wo es dann verwendet wird, während das Transferrin in dem Vesikel drin bleibt. Mhm. Und das Vesikel wird dann zurücktransportiert an die Plasmamembran und verschmilzt mit der Plasmamembran, sodass dort dann der Rezeptor, der auch sozusagen am Anfang unserer Geschichte auf der Membran war, wieder an der Membran ist. Der hat das Transferrin gebunden, aber jetzt, wo das Eisen nicht mehr da ist, mag das Transferrin sozusagen auch nicht mehr an den Rezeptor binden und geht ab von ihm und ist dann wieder im Blut bereit, sozusagen neues Eisen zu binden, sodass wir so einen Kreislauf haben. Also alles sehr gut recycelt. Genau. Mhm. Wenn wir nochmal vielleicht zurückgehen zur Struktur der Zelle. Dieses Kraftwerk, das jede Zelle hat, wie ist da nochmal der Fachausdruck dafür? Mitochondrium. Okay. Ist das auch im Zellkern oder ist der Zellkern nur, ist da nur die DNA drin? Im Zellkern ist größtenteils nur die DNA drin und dann die Maschinerie, um aus der DNA RNA zu machen. Da haben wir noch nicht so drüber geredet, aber die Erbinformation auf DNA-Ebene enthält ja letztendlich die Information, um Proteine zu machen. Mhm. Denn die Proteine sind ja das haben wir ja schon gemerkt, die in der Zelle alles Mögliche halt machen. Und da gibt es einen Zwischenschritt, und zwar muss aus DNA erst ein bestimmter Bote gemacht werden. Das ist die Boten-RNA. Man hört schon DNA, RNA. Das ist chemisch sehr ähnlich. Mhm. Das ist nur ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist halt letztlich so, dass ja im Zellkern sind jetzt diese ganz langen Chromosomen, ganz lange aufgewickelte DNA-Stränge mit der kompletten Information. Und wir wollen jetzt von einem Gen halt ein Protein machen. Nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Ein Chromosom? Ja, unsere Erbinformation ist sozusagen gepackt in kleinere Einheiten. Ja. Also man könnte sich allein schon vorstellen, dass es ein riesen Durcheinander gäbe, wenn da jetzt ein einzelner, unaufgewickelter Strang wäre. Also wir haben da einen Strang von verschiedenen Proteinen, richtig? Nee, DNA. Und was ist DNA vom Molekül her? DNA war die Geschichte, die aus vier verschiedenen Nukleotiden. Ach, das war das mit den Nukleotiden, okay. Genau. Mhm. Ich habe jetzt leider keine Zahl im Kopf, aber ich hatte vor kurzem einen Vortrag, wo jemand quasi eine Seite einfach nur mit Buchstaben gezeigt hat, weil diese vier Nukleotide werden häufig durch Buchstaben, durch A, T, G und C symbolisiert. Mhm. Und der hatte halt gesagt, wenn er uns das ganze Genom, also all unsere Erbinformationen zeigen wollte, dann müsste er quasi noch 100.000 solcher Bilder zeigen. Ja. Also das ist halt auch wieder eine eigentlich nicht so gut vorstellbare große Anzahl von Nukleotiden, die da in diesen DNA-Strängen angeordnet sind. Ja. Und Chromosome sind sozusagen die größeren Packungseinheiten. Und zwar haben wir ja sozusagen eine ganze Anzahl davon in der Zelle. Und das ist halt letztlich immer ein langer DNA-Strang, der auf eine ganz spezielle Weise aufgewickelt ist, damit auch sozusagen Ordnung herrscht und damit es auch gut möglich ist, bei der Zellteilung die komplette DNA-Information an die Tochterzellen weiterzugeben. Okay, das heißt, ein Chromosom ist ein DNA-Strang. Genau. Okay, und was ist ein Gen? Ein Gen ist jetzt auf so einem DNA-Strang ein bestimmter Abschnitt, der zum einen die konkrete Information enthält, wie ich ein bestimmtes Protein herstelle, also wie ich die Aminosäuren speziell anordne, damit dieses Protein entsteht, und zum anderen alle regulatorische Informationen dazu enthält. Also quasi die Abschnitte, die dann definieren, ob das Gen an- oder abgeschaltet ist zu einem bestimmten Zeitpunkt. Okay, also Gen ist eine kleinere Einheit im Chromosom. Genau. Und Chromosomen bestehen aus diesen DNA-Strängen und Chromosomen hat man 46 oder was war das? Ja, da könnte ich mich jetzt blamieren. Okay, gucke ich nochmal nach. Also so in der Größenordnung. Ja, und die Idee war jetzt, dass wir halt hingehen wollen und tatsächlich von der genomischen Information ausgehend ein Protein herstellen. Und da oder bei diesem Vorgang wird der Code, der in der DNA vorhanden ist, der eben aus diesen vier verschiedenen Nukleotiden besteht, umgesetzt in den Aminosäurecode. Und das ist ein relativ komplexer Prozess, der halt sozusagen einen Mittelsmann benötigt und das ist die sogenannte Boten-RNA. Dazu wird halt dieser Doppelstrang an DNA auch wieder sozusagen zugänglich gemacht und dann wird von einem Strang ausgehend wieder etwas Komplementäres, also sich an der Abfolge der Nukleotide haltendes, entsprechendes hergestellt. Mhm, das ist das, was du ganz am Anfang gesagt hattest. Genau, das ist halt, das Prinzip wird einmal bei der Replikation der DNA, also bei der Verdoppelung der genetischen Information verwendet, aber letztendlich auch, wenn ich diese Zwischenstufe, die Boten-RNA, herstellen will. Mhm. Das sind halt beides jeweils komplementäre Abbilder des DNA-Strangs, den wir dann auch als Matrize bezeichnen. So, und diese RNA wird halt im Zellkern hergestellt und dann durch die Poren des Zellkerns rausgelassen ins Zytoplasma. Und dort gibt es dann Maschinerie, das waren die erwähnten Ribosomen, die aus dieser mRNA ein Protein machen. Weil ich jetzt auch vergessen habe, wie wir da jetzt überhaupt hingekommen waren. Das war die Frage, was eigentlich im Zellkern passiert. Ach so, und was genau. Ist außer dem... Außer der Aufbewahrung der genetischen Information werden eben halt diese Botenmoleküle hergestellt, die dann dazu dienen, um die Informationen des Kerns tatsächlich in Proteine umzusetzen. Okay, zurück zur Struktur der Zelle. Also wir haben die Membran außenrum, wir haben innen verschiedene Abteile, wir haben das Energiekraftwerk, wir haben den Zellkern, wo die DNA ist und die RNA hergestellt wird. Und wir haben, habe ich jetzt gerade noch verstanden, eben wenn diese RNA-Teile aus dem Zellkern abgegeben werden, mhm, dann gibt es eben noch Mechanismen, die daraus dann mit dieser Information dann Proteine herstellen. Genau. Okay, so sieht prinzipiell erstmal jede Zelle in meinem Körper aus. Mhm. Wodurch unterscheidet sich dann eine Leberzelle von einer Hautzelle? Wir hatten zwischendurch schon mal diese Differenzierung der Zellen angesprochen. Also was die Erbinformation angeht, unterscheidet sich die Leberzelle eben tatsächlich nicht von der Hautzelle, mhm, sondern die haben da dieselbe Ausstattung. Aber was jetzt den großen Unterschied macht, ist, welche Gene sozusagen angeschaltet sind und dann dazu führen, dass Proteine hergestellt werden. Okay, also ganz grob ist der Unterschied einfach daran, welche Proteine werden in der Zelle hergestellt. Genau. Und damit kann eben, also je nachdem, welche Proteine hergestellt werden, kann die Zelle verschiedene Funktionen übernehmen. Mhm. Und dadurch unterscheidet sich eben auch eine Hautzelle von einer Leberzelle. Die machen eben unterschiedliche Dinge. Genau. Okay. Und das geht über die angeschalteten Gene. Genau. Und was bedeutet, ein Gen ist angeschaltet? Ja, da sind wir wieder bei diesen regulatorischen Bereichen, die neben der eigentlichen Information für das Protein vorhanden sind. Und so ein regulatorischer Bereich ist letztlich einfach ein Stück DNA-Sequenz, das spezifisch erkannt werden kann, und zwar wiederum durch Proteine. Und diese Proteine binden halt an diese speziellen Sequenzen und rekrutieren dann dorthin die ganze Maschinerie, die nötig ist, um ja, das Gen sozusagen abzulesen und mRNA daraus zu machen. Und an all den Genen, wo halt keine solchen Proteine gebunden sind, wir nennen das Transkriptionsfaktoren, passiert auch erstmal nichts. Mhm. Das ist halt jetzt immer so ein bisschen wie das Huhn und das Ei, weil die nächste Frage wäre dann ja, wie entscheidet sich, an welchem Gen jetzt halt tatsächlich so ein Transkriptionsfaktor gebunden ist und damit die Anschaltung bewirkt. Ja, aber das habe ich verstanden, dass das eben am Anfang passiert, wenn die Zellen sich differenzieren. Genau, und da gibt es halt auch wieder komplexe Prozesse, wo dann ja auch wieder Signale losgeschickt werden müssen, die dann dafür sorgen, dass in der Zelle halt auch bestimmte Transkriptionsfaktoren hergestellt werden, die dann ihrerseits wieder dafür sorgen, dass andere Gene angestellt werden, die wieder andere Proteine herstellen. Das ist dann auch wieder so ein ganz langer Prozess, der letztendlich dazu führt, dass sich die verschiedenen Zellen sozusagen voneinander wegentwickeln. Okay, aber das heißt, man kann erstmal prinzipiell davon ausgehen, kurz nach der Zeugung besteht man nur aus diesen pluripotenten Zellen. Genau. Und dann gibt es gewisse Mechanismen, die dieses Anschalten der Gene machen, und damit bilden sich verschiedenartige Zellen heraus. Und dann habe ich halt, wenn ich ein kleiner Embryo bin, habe ich eben schon Leberzellen und Hautzellen und alles weitere. Genau. Und die können sich dann eben vermehren, und dadurch habe ich eben auch als Erwachsene eine Leber, die meiner Größe angemessen ist. Mhm. Oder keine Ahnung, wahrscheinlich auch, wenn irgendwie Leberzellen absterben, kann ich eben neue nachbilden. Also es ist ein kontinuierlicher Prozess. Also in deiner Leber, auch wenn du sozusagen fit und gesund bist, werden andauernd Zellen sterben und neu aufgefüllt werden. Okay. Jetzt ist ja das Interessante zum einen, was passiert, wenn ich irgendwie krank bin? Also wie bilden sich zum Beispiel Tumoren? Und das andere ist auch, ich kann ja nicht unendlich lange leben. Also im Prinzip könnte das ja immer so weitergehen. Ich würde immer neue Leberzellen bilden und meine Leber könnte 1000 Jahre alt werden. Das ist ja aber irgendwie nicht so. Ja, das ist nicht vorgesehen. Okay. Das heißt, es gibt auch in der Zelle irgendwelche Alterungsprozesse. Ja, es gibt eben tatsächlich so etwas in der Zelle, was es der Zelle ermöglicht, quasi mitzuzählen, wie oft sie sich geteilt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob du jemals den Begriff Telomer gehört hast. Nee. Das sind sozusagen bestimmte, oder sind einfach die Enden von Chromosomen, und sozusagen als Folge des Vervielfältigungsmechanismus werden die nicht jedes Mal wieder so lang, wie sie vorher waren, sondern die werden mit jeder Zellteilung kürzer. Mhm. Und das teilt der Zelle mit, dass sie sozusagen altert. Und das setzt dann Prozesse in Gang in der Zelle, die letztlich die weitere Zellteilung verhindern. Mhm. Also wir merken das ganz besonders dann, wenn wir jetzt als Forscher Zellen untersuchen wollen, dann möchten oder ist es halt sozusagen eine gebräuchliche Methode, dass wir Zellen aus Organismen kultivieren. Also man kann tatsächlich hingehen und aus der Leber Zellen nehmen und die dann in Zellkultur, also so ganz konkret in Plastikschalen bei 37 Grad, sozusagen bei Wohlfühltemperatur, in einem bestimmten Nährmedium kultivieren. Mhm. Und wir nennen das Primärzellen. Die sind halt sozusagen primär aus einem Organismus abgeleitet. Und was man dann aber feststellt, ist, dass die sich eine Zeit lang eben vermehren, aber nach ein paar, ja, sozusagen Generationen wird die Vermehrung und die Zellteilung immer langsamer werden und irgendwann stoppt es ganz. Mhm. Diese Zellen kann man einfach auf diese Art und Weise nicht länger in Kultur halten, weil deren Alterungsprogramm sozusagen intakt ist und dann dazu führt, dass eben die Zellen aufhören, sich zu teilen und irgendwann sterben. Aber das scheint ja dann irgendwie innerhalb des Körpers länger zu funktionieren als außerhalb. Ja, das kann schon, oder das wird einfach daran liegen, dass die Bedingungen, unter denen wir die Zellen halten, natürlich alles andere als optimal okay. sind. Mhm. Im Körper bekommen die sozusagen Wachstumsfaktoren und andere Signale, die sie eben dazu bringen, sich zu vermehren oder eben auch nicht. Wir wollen ja, wie du ja auch schon anmerktest, von wegen Tumorbildung, auch gerade nicht, dass Zellen sich an bestimmter Stelle mehr teilen als sozusagen notwendig, mhm. um ja sozusagen sterbende Zellen aufzufüllen. Und ja, das geht jetzt sozusagen beides sozusagen in dieselbe Richtung. Also im Körper hat man eben dieses Phänomen, dass es ja nun Tumore gibt. Und das ist letztlich nichts anderes, als dass eine ursprünglich normale Zelle angefangen hat, sich ja sozusagen unreguliert zu verhalten. Also statt auf die Signale zu hören, die der Körper ihr gibt, die dazu geführt hätten, dass sie sich eben nicht weiter vermehrt, ist sie ja unabhängig geworden und hat ihren Vermehrungsprozess einfach immer weiter in Gang gehalten. Und hängt das auch mit diesen an den Chromosomen angehängten Zähler zusammen oder ist das ein anderer Mechanismus? Sagen wir mal, das ist, wie ja jetzt schon häufiger rauskam, ein sehr komplexer Mechanismus. Das kann was damit zu tun haben, aber eine ganze Reihe anderer Proteine auch. Also es gibt den sogenannten Zellzyklus. Das ist ein Zyklus, den die Zelle durchläuft, wo es an bestimmten Orten sozusagen Checkpoints gibt, wo die Zelle dann quasi unter Rücksichtnahme auf den Input, den sie von anderen Zellen aus dem Körper bekommt, entscheidet, soll ich mich vermehren oder soll ich nicht. Bei Tumoren ist es so, dass letztendlich etwas mit der Erbinformation schief geht. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, man weiß ja, dass man, wenn man sich ganz viel der Sonne aussetzt, letztendlich das Risiko erhöht wird, dass man Hautkrebs kriegt. Mhm. Und das ist letztlich darauf zurückzuführen, dass die Sonneneinstrahlung ja auch sehr energiereich ist und sozusagen diese UV-Strahlung, die dann in unsere Zellen kommt, in der Lage ist, Schäden an unserer DNA vorzunehmen. Mhm. Und wenn diese Schäden nicht ordentlich repariert werden, und wir haben ein Reparatursystem, das schon viele dieser Schäden wieder ausbessert, wenn dann aber eben Schäden verbleiben, dann führt das dazu, dass eben auch Proteine in der Zelle fehlerhaft sind, weil die ja eben durch die Informationen in der DNA, die jetzt beschädigt wurde, hergestellt werden. So, und diese fehlenden oder fehlerhaften Proteine sorgen dann dafür, dass der Zellzyklus nicht mehr so reguliert, wie er das getan hat. Mhm. Und in der Regel ist es nicht eine Veränderung, die dann tatsächlich zu Krebs oder zum Tumorwachstum führt, sondern es ist sozusagen ein schleichender Prozess. Erst gibt es halt nur einen Schaden in einem Protein, da kann die Zelle noch mit leben, aber im Laufe unseres Lebens gibt es halt dann mehr Schäden, was wir eben teilweise auch mutwillig mit herbeiführen, wenn wir rauchen oder uns eben ganz viel der Sonne aussetzen. Und das führt dann eben dazu, dass dieser Zyklus außer Kontrolle gerät und die Zelle unabhängig wird von den Signalen von ihren, ja, sozusagen aus ihrer zellulären Umwelt, die ja eigentlich sagen, dass sie sich jetzt nicht teilen darf, dass das nicht erforderlich ist. Und okay. Ja, die Zelle geht dann eben hin und teilt sich und teilt sich und macht einen Tumor. Okay, das heißt, es gibt sowohl Mechanismen, die sagen, du darfst dich jetzt nicht mehr teilen, also zum Beispiel anhand dieses Zählers oder dass die Teilung dann halt immer langsamer wird. Und es gibt aber auch Mechanismen, die sagen, du sollst dich jetzt teilen. Genau. Und wenn dieser Mechanismus irgendwie außer Kontrolle gerät, dann entsteht ein Tumor. Genau. Gibt es denn auch sozusagen einen negativen Tumor, also dass irgendwie die Zellteilung nicht mehr funktioniert und ich dann nicht irgendwie um bei der Leber zu bleiben, irgendwie eine riesengroße Leber kriege oder einen Tumor in der Leber, sondern dass die irgendwie immer kleiner wird, weil sich keine Leberzellen mehr bilden und die alten eben absterben? Das wüsste ich jetzt nicht. Okay. Also ist nicht ausgeschlossen, dass es sowas gibt, weil eigentlich gibt es ja fast alles, was es geben kann. Aber mir ist keine Krankheit geläufig, wo das der Fall wäre. Okay, gut. Und um nochmal auf den Tumor zurückzukommen, also dann habe ich irgendwie unkontrolliertes Gewebewachstum. Und was unterscheidet dann einen gutartigen von einem bösartigen Tumor? Letztendlich, dass der bösartige Tumor durch Mutation noch weitere Eigenschaften sozusagen erworben hat, die es ihm ermöglichen, sich noch weiter im Körper auszubreiten. Also man kennt ja den Begriff der Metastasen. Ja. Und das ist halt letztlich so, dass Zellen dieses Tumors ja, die Möglichkeit kriegen, sich loszulösen und im Organismus zu wandern und sich dann an anderer Stelle niederzulassen und dort dann quasi weitere Tochtertumore in Gang zu setzen. Okay. Und auf diese Weise kann das halt dann auf den ganzen Körper übergreifen. Und dafür müssen die Zellen halt auch spezielle neue Eigenschaften eben erwerben. Und das ist eben deshalb gefährlich, weil wenn sich überall Tumoren bilden, dann ist halt die eigentliche Funktion der Organe nicht mehr gewährleistet und dann versagt der Körper irgendwann. Genau, also am besten kann man sich das sozusagen einfach plastisch im Gehirn vorstellen. Das ist halt ausgefüllt vom Gehirn, von den Nervenzellen. Und wenn da jetzt ein Tumor entsteht, dann drückt er auch einfach auf das umliegende Gewebe und nimmt den anderen Zellen Platz weg und zerstört durch sein Wachstum Zellen, die wir für unsere Gehirnfunktion brauchen. Was Tumoren auch machen, ist, dass sie ja zusätzlich Nährstoffe wegnehmen, die andere Zellen vielleicht nötig hätten. Ja. So, und wir waren ja auch sozusagen bei meinen Zellen in der Petrischale. Und da gibt es eben sozusagen Verknüpfungen zu diesen Tumoren. Denn was wir für unsere Forschung letztlich haben wollen, sozusagen um uns die Arbeit zu erleichtern, sind eben Zellen, die sich immer weiter teilen. Und diese primären Zellen, die ich schon erwähnt hatte, die wir sozusagen ganz akut aus Organen gewinnen, die tun das eben so erstmal nicht, sondern sterben nach einer Zeit einfach. Mhm. Aber was man halt machen kann, ist, dass man Zellen immortalisiert, also letztendlich unsterblich macht. Mhm. Und unsterbliche Zellen kann man eben einmal haben, indem man einfach Zellen aus dem Tumor nimmt. Die sind dann quasi schon unsterblich. Und das ist zum Beispiel geschehen 1951. Da war sozusagen der Umgang mit Patientengewebe noch nicht so reguliert. Mhm. Da gab es eine Patientin in Amerika, die hatte einen Gebärmutterhalskrebs. Und von der sind damals, also wir reden von 1951, Zellen entnommen worden. Und da sah man einfach, dass die halt in so einer Art und Weise mutiert, also verändert waren, dass die sich halt wunderbar in so Plastikschalen außerhalb des Körpers vermehren ließen. Und nach den, ja, sozusagen ersten Buchstaben des Namens dieser Frau, die damals da Patientin war, heißen die HeLa-Zellen. Ah, okay. Und diese sogenannten HeLa-Zellen findet man heute, sagen wir mal, in jedem zweiten zellbiologischen Labor an. Also mehr als 50 Jahre nach dem Tod dieser Frau sind halt die Zellen ihres Tumors immer noch in der Lage, sich immer weiter zu teilen und sind eben auf der ganzen Welt verbreitet. Mhm. Und die Frau ist vermutlich schon lange tot. Ja. Und also das ist die eine Möglichkeit, dass man einfach schon Zellen aus einem Tumor nimmt, die halt diese Mutationen schon haben, die ihren Zellzyklus durcheinander bringen. Und die andere Möglichkeit ist, dann empfindet man sozusagen das nach, was eben auch in einem Tumor passiert, nämlich man schaltet dann Gene an, die dafür sorgen, dass Proteine hergestellt werden, die den Zellzyklus in einer Weise deregulieren, dass die Zellen sich halt immer weiter vermehren. Mhm. Und das machen wir halt im Labor auch tatsächlich, wenn wir halt Zellen aus bestimmten Geweben haben, die wir eben langfristig untersuchen wollen, dann bringen wir einfach künstlich Gene ein, die dafür sorgen, dass die Zellen sich weiter teilen. Mhm. Zellen künstlich herstellen kann man noch nicht, oder? Nee, das ist noch nicht möglich. Die sind so komplex. Also woran die Leute am ehesten noch arbeiten, ist Bakterien künstlich herzustellen, aber auch da ist man noch weit davon weg. Aber es ist schon ein langfristiges Ziel sozusagen. Ja, also ich glaube sozusagen Säugetierzellen herzustellen, das ist ja im Moment mit dem jetzigen Wissen eine völlig utopische Angelegenheit. Bakterien, oder wir hatten ja schon mal den Begriff Gentechnik angesprochen. Mhm. Die Gentechnik ermöglicht uns letztlich, Organismen recht weitgehend zu manipulieren. Mhm. Einfach indem wir die Erbinformation verändern, verändern wir dann ja auch die Proteinausstattung der Zellen und damit die Prozesse, die in ihnen ablaufen. Und das ermöglicht eben unter Umständen, Bakterien herzustellen, die bestimmte Funktionalitäten haben, die vielleicht bestimmte Dinge abbauen, von denen wir möchten, dass sie abgebaut werden. Und solche Dinge, so kann man sozusagen mit einem gewissen Eingreifen erreichen, das gemacht wird, was man von diesen Organismen haben möchte. Aber das ist halt immer noch weit weg davon, sozusagen ein komplettes Bakterium zu erzeugen. Okay, dann lass uns doch vielleicht jetzt einfach nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt quasi gehört, woraus besteht eine Säugetierzelle, ganz grob mit der Membran und den verschiedenen Abteilen und den Proteinen und dem Kraftwerk und dem Zellkern. Gibt es da noch irgendwas hinzu, irgendwas ganz Wichtiges, was wir vergessen haben? Was vielleicht noch interessant wäre, wäre eben die Abgrenzung zur Pflanzenzelle. Mhm. Denn die ist schon im Großen und Ganzen sehr ähnlich, aber die hat vor allem einen großen Unterschied, und das ist, dass sie Photosynthese machen kann. Ja. Also wir haben jetzt ja schon darüber geredet, wie bei uns der Stoffwechsel funktioniert, dass wir immer diese organischen Moleküle haben, wie eben den Zucker, den wir zerlegen, um Energie zu gewinnen. Jetzt muss der Zucker ja irgendwo herkommen. Und in unserem Beispiel kam der Zucker ja aus einem Apfel. Das heißt, die Pflanze, also der Baum, an dem dieser Apfel hing, der hat den Zucker ja für uns dann letztlich hergestellt. Und das Tolle an den Pflanzen ist eben, dass die Energie aus der Sonne, aus der Sonnenstrahlung nehmen können und diese Energie sozusagen einsetzen können für den Bau der organischen Verbindung. Mhm. Und dazu haben die Pflanzen ein zusätzliches Abteil sozusagen in ihrer Zelle, das wir einfach überhaupt gar nicht besitzen. Und das ist der Chloroplast. Und das ist dann das Abteil in der Zelle, wo die Proteinmaschinerie enthalten ist, die in der Lage ist, die Energie des Sonnenlichts einzufangen und nutzbar zu machen für die Herstellung energiereicher Verbindungen, die die Pflanze dann zum einen, wenn keine Sonne scheint, selbst verwendet, um sich zu ernähren und eben auch sozusagen als Strukturgebendes. Denn Pflanzen bestehen ja zu einem großen Teil aus Zellulose und das ist ja letztlich auch nur sozusagen aufgereihter Zucker. Ja. Und zum anderen ist es ja so, dass wir eben sowas wie einen Apfel essen und dann diejenigen sind, die sekundär diese organischen Verbindungen, die die Pflanze netterweise für uns aufgebaut hat, halt dann verwenden, um uns zu ernähren. Mhm. Das ist halt sozusagen eine Eigenschaft, die nur Pflanzen haben, von der wir dann Nutznießen, weil wir uns eben von Pflanzen ernähren. Also das ist eben ein anderes Kraftwerk, das mit Hilfe der Sonnenenergie und CO2 dann eben Zucker herstellen kann. Ja. Mhm, okay. Und was ist dann zum Beispiel, woraus besteht ein Pilz? Der macht ja keine Photosynthese. Genau, der ernährt sich auch wieder von organischen Verbindungen. Also der ist uns sozusagen ähnlicher als der Pflanze. Genau, in dem Respekt ist er uns ähnlicher, in einem anderen Respekt ist er der Pflanze ähnlicher. Und zwar haben wir ja immer von dieser einfachen Plasmamembran gesprochen, die unsere Zellen umgibt. Mhm. Und die Pflanze unterscheidet sich dadurch, dass sie eine richtige Zellwand hat, die die Zelle umgibt. Mhm. Und Pilze haben auch Zellwände. Von daher gibt es halt diese drei Klassen, Tiere, Pflanzen und Pilze. Okay, Pilze stehen zwischen den Tieren und den Pflanzen. Genau, die haben sozusagen mit beiden Gruppen Gemeinsamkeiten. Und diese Zellwände, das ist auch das, was man im Biologieunterricht unter diesen einfachen Mikroskopen, die wir früher in der Schule hatten, auch sehen kann. Genau, mhm. Das sind diese schönen, bisschen eckigen Zellen, die man da dann sieht. Das könnte man ja vermutlich bei einer Tierzelle nicht so einfach sehen, oder? Genau, und es sehe halt auch anders aus, ja, weil die eben so abgerundet sind. Ja, okay. Und nicht so diese starre Form haben. Ja. Okay, dann könnte man sicherlich noch lange drüber reden, was der Unterschied ist zwischen einer Säugetierzelle und der Zelle von einer Ameise oder sonstigen Tieren. Na, die sind halt wieder sehr ähnlich. Okay. Also der am Ende resultierende Bauplan des Organismus ist sehr unterschiedlich, aber wenn man eben auf zellulärer Ebene guckt, dann wird das eher schwierig zu unterscheiden sein. Ah ja, okay. Und vermutlich hat die Ameise auch nicht so viele verschiedene Sorten von Zellen wie ein Mensch zum Beispiel, oder? Genau. Genau könnte ich es nicht sagen, aber ich würde auch davon ausgehen, dass halt sozusagen bei uns die Komplexität einfach größer ist, ja, dass wir noch mehr Spezialisierungen haben. Ja, okay. Gut, das Thema Gentechnik, haben wir gesagt, ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Und was natürlich auch ein Riesenthema ist, wo man nochmal drüber sprechen könnte, ist das ganze Thema Forschung. Das haben wir jetzt auch komplett ausgeblendet. Woher weiß man das, was du jetzt alles erzählt hast? Ich denke, da haben wir jetzt auch einfach nicht die Zeit, um da noch ewig in die Tiefe zu gehen. Ja, und ich würde auch sagen, dass das sozusagen ein eigenes Thema wäre, was man dann damit verknüpfen könnte, ist auch, ja, inwieweit uns diese Forschung eben auch bei der Bekämpfung von Krankheiten hilft. Ja. Oder sozusagen Verknüpfungspunkte auch meiner Grundlagenforschung eben mit dem Verständnis von Krankheiten sind. Ja. Trotzdem, was mich vielleicht ganz kurz noch interessieren würde, wir hatten dieses Beispiel mit dem Insulin, da hast du aber gesagt, das ist gar nicht das, was du betrachtest. Was erforschst du genau? Welche Arten von Zellen? Also ich beschäftige mich einmal mit den Zellen im Gehirn, mit den Neuronen, aber auch ja sozusagen einfach mit Zelllinien, die wir in Kultur halten, bei denen wir dann meist gar nicht mehr so gucken, was für ein spezieller Zelltyp ist das, sondern die wir so als generelles Modell für zelluläre Vorgänge nehmen. Und worin mein Interesse dann genau besteht, ist letztlich herauszufinden, wie die einzelnen molekularen Schritte bei diesen schon diskutierten Transportvorgängen funktionieren. Wir hatten ja gesagt, da muss sich an der Plasmamembran halt etwas einstülpen und dieses Vesikel formen. Das muss abgeschnürt werden komplett von der Membran. Dann muss es ein Motorprotein geben, das sich irgendwie dieses Vesikel greift und mit dem am Zytoskelett der Zelle entlangläuft. Und dann muss es wieder mit einem anderen Abteil, mit dessen Membran verschmelzen. Und jeden dieser Schritte kann man halt wieder in kleinere Schritte zerlegen. Und für jeden dieser Schritte ist dann wieder ein Protein verantwortlich, das irgendwas macht. Und ich untersuche halt diese Proteine, wer da mit wem interagiert, was die genau tun, welche Vesikel in der Zelle dann wo landen, woher die wissen, wo die hingehen müssen, all diese kleinen Schritte. Also die ganzen Transportvorgänge innerhalb der Zelle. Genau, nicht alle, sondern auch wieder bestimmte Untereinheiten, sozusagen zwischen bestimmten Abteilen. Ja. Okay. Ja, ich denke, das wäre echt ganz interessant, wenn wir da vielleicht nochmal drüber sprechen würden, wie man sowas erforscht. Mhm. Also ich denke, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Und noch was anderes, was mir jetzt auch einfällt, worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist, wir haben gesagt, wie entsteht ein Tumor, aber es ist ja vermutlich so, dass alle anderen Krankheiten, die ein Mensch haben kann, auch mit den Zellen zu tun haben. Seien es jetzt irgendwelche, keine Ahnung, dass die Signalleitung nicht mehr funktioniert oder wie auch immer. Genau, also es geht natürlich immer auf die Zellen zurück, ja, weil daraus sind wir ja aufgebaut. Und es kann letztendlich jede Stelle in all diesen Vorgängen, die wir besprochen haben, gestört sein. Ja. Das einzige sozusagen Ausschlusskriterium ist, die Sachen, die halt von so großer Wichtigkeit sind, dass man gar nicht ohne sie leben kann, werden halt nicht zu Krankheiten führen, sondern dazu, dass sozusagen im Zweifelsfall ein Embryo, der so eine Mutation hat, gar nicht erst lebensfähig ist, mhm, und nie geboren wird. Mhm. Aber in allem anderen, was man sozusagen tolerieren kann, können natürlich Mutationen und Erbkrankheiten auftreten. Okay, ja, das ist auch nochmal ein weites Feld. Gut, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle mal einen Punkt und sagen, wir haben jetzt zumindest besprochen sozusagen die Grundbausteine des Lebens. Genau. Und ganz grundsätzlich mal die Funktion der Zelle und alles Weitere käme dann in einem nächsten Schritt. Ja, von mir aus gerne. Okay, dann sage ich mal an der Stelle schon mal vielen Dank. Ja, mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ja, war echt super interessant. Also ich habe selten so ein interessantes Interview gehabt, muss ich sagen. Dann danke erstmal soweit. Nee, und dann ein schönes Wochenende. Ja, gleichfalls. Danke, tschüss. Ja, soweit mal diese Grundlagen der Zellbiologie. Einen Nachtrag habe ich noch, das hatten Tanja und ich dann noch im Nachhinein geklärt. Und zwar habe ich ja diese Frage gestellt, ob es quasi auch das Gegenteil von Krebs gibt. Also dass Zellen sich irgendwie nicht mehr weiter vermehren aufgrund irgendwelcher Defekte und dann sozusagen Organe verkümmern. Da ist natürlich ein Trugschluss dahinter, weil wenn eine Zelle so einen Defekt hat, dass sie sich nicht mehr weiter vermehrt, dann vererbt sie natürlich diese Eigenschaft auch nicht mehr weiter, eben weil sie sich nicht mehr vermehrt. Und dann ist so ein Problem relativ schnell behoben. Das heißt, es gibt dieses Gegenteil von Krebs nicht. Wie schon am Anfang gesagt, wen es jetzt noch weiter interessiert, wie diese Zusammenhänge alle erforscht werden, der sei auf Episode 72 verwiesen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Tanja Maritzen für ihre unermüdlichen Erklärungen und bei euch Hörern natürlich wie immer fürs Runterladen und Zuhören. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom PodSafe Music Network unter music.podshow.com. OmegaTau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @omegataupodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, mittels E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 oder mittels unserer Voicebox unter 03212 109 16 27. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode von Omega Tau. Love is top drawer, like an old pair of socks, neatly tucked away, that my grandmother bought me, with the savings she had, every Christmas morn. And now I'm feeling so bad, is all my socks are torn up. But there's no need to worry, 'cause the sentence can't hurt me. And though the powers they've got, oh, they seem like a lot, but it just ain't enough to snuff the meaningful stuff. Dressing yourself one leg at a time. Keep stacking those shelves with empty bottles of wine. And this basement we're in, it's a foolworthy mess. We're all living in sin, but we couldn't care less. It's quite the conniption in this old jurisdiction. We all bleed with conviction, wrestling demons on an empty platform. And our elders are screaming, why won't you come back home? Why won't you come back home? Why can't you come back home? Run from